Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. All right, let's see what the... Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The one hope. The only hope. The Exorcist. Vom Teufel besessen. Grässliche Dämonen haben von der 12-jährigen Regan Besitz ergriffen. Zwei Jesuitenpater versuchen, das verunstaltete Mädchen durch eine Teufelsaustreibung zu retten. William Friedkins perfekt inszenierter Psychothriller löste bei seiner Erstaufführung weltweit Skandale aus. Reihenweise verließen schockierte Zuschauer die Kinos. Presse und Publikum waren fasziniert und entsetzt über den mit 3 Oscars ausgezeichneten Film. Heute gehört Der Exorzist zu den Kultfilmen seines Genres. Ich habe jetzt so eine kleine Tradition von einem Gastpodcast aufgegriffen, die Inhaltsangabe in Kurzform durchzulesen. Benedikt und meine Wenigkeit, der Stefan, besprechen Der Exorzist von William Friedkin. Und es soll der Auftakt einer Exorzist-Reihe sein. Würde auf jeden Fall die ersten 3 Teile und wahrscheinlich noch Paul Schraders 4. Teil besprechen möchten. Und Benedikt guckt auch gerade schon, weil hier auf der Rückseite wurde gerade von 3 Oscars gesprochen und das ist falsch. Er hat 2 gewonnen, wie wir recherchiert haben, nämlich für das beste Drehbuch, für Blatty selbst, der seinen Roman hier als Drehbuch verfasst hat, und dann nochmal für den besten Ton. Und ich weiß nicht, er war ja noch nominiert für einige andere Sachen. Beste Nebendarstellerin, ne, Linda Blair, beste Hauptdarstellerin und auch bestes Szenenbild, Kamera, Regie, bester Schnitt und auch bester Film. Aber ich weiß nicht, welchen Oscar sie sich noch dazu gewünscht haben. Vielleicht fangen wir mit der Stimmung und der Atmosphäre des Films selbst an und kommen beiläufig und streuen Produktionsinfos ein, Erfolgsdaten. Da gibt es ja einiges zu erzählen über den Film. Ich habe den Film heute zum 3. oder 4. Mal gesehen, ich wusste es nicht mehr. Ich konnte mich an 3, 4 Details nicht mehr erinnern, aber mir war der Film natürlich schon noch sehr präsent. Ich halte ihn jetzt bei der wiederholten Sichtung nach wie vor für einen der technisch ausgefeiltesten und atmosphärisch sichersten Horrorfilme der Zeit. Und die Zeit ist 73. Da wurde ja tolles Kino gemacht in den 70ern. Ich mag das ja immer. New Hollywood. Kann man ja schon vorgreifen. Das war ja so ziemlich der erfolgreichste Film des Jahrzehnts. Aber das dazu am Schluss mehr. Ich finde einfach auch die Bildgestaltung bei dem Film toll. Diese düsteren Bilder. Aber steigen wir erstmal ein. Vielleicht kurz an dem Anfang. Da macht Friedkin ja was außerhalb von den USA. Es ist so, dass ich der Roman Der Exorzist von William Peter Blatty, der 71 erschien, also 2 Jahre bevor der Film ins Kino kam und auch auf großes Bohai stieß, also auf großes Interesse auch, 1:1 umgesetzt ist. Also das ist wirklich, wenn man mal nicht meckern möchte und wenn es darum geht, dass ein Film umgesetzt wird vom Roman zum Film, wobei man ja immer da streiten darf. Es ist immer auch die Variante, die Interpretation des Regisseurs beispielsweise oder auch des Drehbuchautors, der einen Roman umarbeitet. Aber hier hat eben der Autor des Buches das Drehbuch selbst verfasst und er ist sich tatsächlich treu geblieben. Im Dialog und Wort in der Tat, es ist erschreckend, wie identisch das Buch ist zum Film. und umgekehrt, nur dass ein Handlungsstrang, ein kurzer, ausgelassen wurde, der aber nicht weiter auffällt. Ansonsten ist es sehr auffällig. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, weil ich ja natürlich zuerst den Film sah und dann das Buch las, so wie es heutzutage vermutlich meiner Generation sowieso gehen würde. Ich glaube, heute würde niemand, also selten jemand vor dem Film das Buch lesen. Na, ich kenne das Buch nicht, aber ja. Ja, und natürlich steigen wir ein im Irak, wo ein gewisser Vater Maron, ein Priester, auch als Archäologe tätig ist. Und er ist somit auch eine nicht so sehr anerkannte Person im katholischen Kreis, weil man ihn so auch als Archäologe abbuddelt im Dreck und guckt nach unheiligen Sachen eigentlich. Das ist nicht gern gesehen, aber er wird halt respektiert. Und er ist eben dort und begegnet einer finsteren Kraft, kann man sagen. Man weiß als Zuschauer ja auch noch nicht so richtig, er selbst vermutlich auch noch nicht, was da auf ihn zutrifft. Aber er wird auf ein Bildnis treffen, eine Figur, die schon auch von Friedkin in Stimmung umgesetzt wird, gleich am Anfang. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch mal zu dem Einstieg für Father Merrim, wo ich zu dir bei der Sichtung jetzt gesagt habe, wiederholt war ich überrascht, wie spät er eigentlich später im Film erst kommt. Also da vergehen über 1,5 Stunden und dann kommt er zum finalen Exorzismus oder überhaupt zum Exorzismus. Er ist ja eigentlich die Einleitung und das Ende, das Alpha und das Omega. Ja. Genau, also der letzte Akt. Und diese Prologsequenz ist ja unglaublich stilprägend für ihn als Figur. Zur Einführung ist sie wichtig, dass man ihn von Anfang an greifen kann oder noch nicht so ganz greifen kann oder kennenlernen darf. Und wie er da mit Bild- und Soundästhetik arbeitet im Irak. Also wie du gesagt hast, das ist also eine mystische, fast schon verklärte Stimmung. Die Bilder sind sonnendurchflutet hell, es sind warme Farben, es ist Wüstensand, das Licht ist gleißend und eben auch diese Schatzsuche. Das hat da was Archäologisches, Geheimnisvolles. Und auch aber auch was Störendes, und es wird auch immer wieder unterbrochen durch dieses Hämmern. Einmal hacken die Leute mit ihren Spitzhacken da an den archäologischen Ausgrabungsstellen in den Sand, dann hast du diese prägnante Schmiedeszene, wo dann immer drei Hämmer immer wieder hintereinander auf den Amboss knallen, wo er eigentlich in einer Situation ist, geschwächt und sich stärken möchte in diesen Straßen, aber permanent ist auch irgendwie ständig Krach und immer ist irgendwie was ihn aufregt, dann wird er fast von der Kutsche überfahren, er ist ein sehr verträumter Typ, er ist halt alt und auch krank, er nimmt irgendwelche Tabletten und irgendwie ist er auch geschwächt und da kommt auch noch der Dämon hinzu, denke ich, das Mystische, was die Seele belastet und dann halt überall dieser Stress noch dazu und er beschließt dann eben auch in seine Heimat, in die USA zurückzukehren. Dieser Dämon, mich erinnert er immer, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber an diesen Pazuzu, der auch am Ende von Sorcerer von Friedkin eingeblendet wird. Das sind ja da auch im Dschungel, im Urwald und das ist ja auch so mal so eine ursprüngliche Welt, wo die sind und dieser Einstieg im Irak ist auch so ursprünglich, also der Mensch in diesem Umfeld, das wirkt so ja, ich finde kein anderes Wort, irgendwie so besonders, ne? Exotisch auch. Die Figur des Pazuzu, der ja hier gezeigt wird, auch als diese Statue und das Gesicht, das taucht ja auch hin und wieder immer wieder mal in der filmischen Kultur auf. Später wird das Gesicht, diese Form immer wieder zitiert, ja, ob es nun Unterhaltungsfilme sind oder auch eben ernstere Sachen. Also der Exorzist hat definitiv in jeglicher Form auf die folgenden Filme Eindruck gemacht. Und auch Filmemacher beeinflusst, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch sicherlich, den Horror, ich will nicht, das ist immer so billig zu sagen, dieser Film hat das Genre verändert oder geprägt oder sowas. Und hier muss man sagen, dass der Exorzist ja vielleicht sogar für den einen oder anderen Horrorfan, der heute sich als solchen bezeichnet, gar nicht funktioniert. Denn der Film ist ja neben dem, dass er eben auch ein Horrorfilm ist, natürlich auch noch ein Krimi, ein Thriller und vor allen Dingen aber auch ein Drama. Das muss man dazu sagen. Und das tut ja auch alles anspielen, ne? diese Momente. Und die Horrorsequenzen, die einen wirklich wegfegen, und das muss man wirklich sagen, es gibt so drei Sequenzen in dem Film, die eben ihn stilisieren zum Horrorfilm. Die sind aber auch so extrem und an nichts und wirklich, da kommt nie was ran. Das ist einfach nicht überbietbar, was das für einen Eindruck schindet. Und ich müsste jetzt dazu, um das zu sagen, was das für mich bedeutet, ist, der Exorzist ist der einzige Film, und das muss ich wirklich, das meine ich ernst, das aus Erprobung. Den habe ich jetzt schon, ich habe mehrmals als du gesehen. Also wirklich sehr oft, weil ich den Film wirklich liebe, muss man so sagen. Und es ist der einzige Film, der im Bereich des Horrors ist, der mir tatsächlich noch heute, und ich habe das wirklich gehabt, wieder diese Gänsehaut. Jetzt muss ich sagen, es ist Tag, wir haben es taghell, wir machen das ja heute am Tage. Am Nachmittag, ja. Ich habe hier eine Gänsehaut bekommen bei diesem Film, das ist unfassbar und das habe ich bei niemand anderen bislang gehabt. Was meinst du konkret mit den drei Horrorstellen? Das würde mich jetzt interessieren. Meinst du die Effektszenen, genau, die so reinhauen? Das ist nämlich wichtig, das ist richtig, dass du das sagst, weil das sind ja so das, was man heute als Jumpscare bezeichnen würde. Die hauen einen richtig rein und was mir am Exorzist, vor allem, ich habe ihn, ich weiß nicht, das erste Mal, glaube ich, mit 15, auch 16 Jahren vielleicht gesehen. Ich habe auch zuerst tatsächlich die Kinofassung auf Video gesehen, die ab 18 war. Deswegen kommen wir dann noch zur Überraschung, zu der Extended Director Version, wo ja doch auch prägnante Szenen gefehlt haben in der Kinofassung. Und ich hatte tatsächlich nach dem ersten Mal Rückenschmerzen, als ich den Film gesehen habe, weil ich so angespannt war die ganze Zeit, dass ich tatsächlich Schmerzen hatte, als ich vom Sofa aufgestanden bin. Und der Film hat eben auch so einen Druck, eine Unterschwelligkeit. Es ist immer permanent Stimmung. Es ist immer Stimmung. Der Film lässt einen ja nie in Ruhe. Und er spitzt halt zu. An drei, vier Sequenzen geht er halt hoch und zeigt dir Schauwerte. Die aber, finde ich, auch nicht irgendwie nur voyeuristisch sind oder irgendwas, sondern die sind so gezielt auch eingesetzt, um einen dort wirklich richtig zu schockieren. Das ist auch wichtig. Wenn wir zu diesen konkreten, auch, sag ich mal, berühmt-berüchtigten Szenen kommen, möchte ich jetzt noch zwei Sachen anmerken, denn in der Rezension, die ich entdeckt habe, diesem Buch Filme der 70er, du hast das auch, das sind so Kurzrezensionen, die sind jetzt nicht übelst substanzreich, was eine Analyse des Films angeht, aber ich darf mal kurz zitieren aus dem Buch. Die hemmungslose Lust am Schockeffekt kann in der Tat leicht dazu führen, das kunstvolle Geflecht aus Anspielungen, Kontrasten und Analogien zu übersehen, die Friedkin hier entfaltet. Da werden ein paar Beispiele genannt. Und dann kürze ich jetzt ab und dann wird noch gesagt am Schluss, mit all diesen Andeutungen variiert Friedkin eingangs beschriebene Grundmotiv des im Alltäglichen unscheinbar vertrauten liegenden Grauens. Und so ist es schließlich nicht der Kampf gegen den Dämon, des Father Karras am Ende durch sein Opfer gewinnt, sondern vielmehr der Kampf gegen sich selbst. Also das ist jetzt eine bisschen philosophische Andeutung. Ich will damit nur sagen, in dem Film, ich gucke mir ja Filme selten mehrfach an, jetzt nur um der Effekte willen. Und das hat der Film ja nicht nur. Der Film hat es aber eben auch. Und der Film ist von 73. Ihr müsst euch vorstellen, der wird bald 50 Jahre. Das ist ein alter Film mittlerweile, kann man sagen. Aber der Film ist in seiner Gestaltung so universell, so gut gemacht. Er findet Bilder, er erzählt so eine universal packende Geschichte. Ja, Glaube, Blasphemie wird hier eingestreut, Verlustängste und so weiter. Wie du sagst, ist ja auch ein Drama. Auch den Verlust von Glaubenden. Denn Pater Karras, der ja auch eine wichtige Persönlichkeit in dem Film ist, vielleicht sogar mehr als Pater Maron, ist ja einer, der eigentlich an seinem Glauben scheitert und eigentlich auch da aussteigen will, aber noch gehalten wird, weil er als Psychologe auch wichtig ist. Das ist nämlich auch so ein geteilter Geist wie Pater Maron, denn der ist einerseits auch Archäologe und Pater Karras ist eben Priester und Psychologe. Und auch die Mutter, die, das ist mir aufgefallen, im Laufe der Handlung immer mehr ihre Fassung verliert. Logischerweise, ihre Tochter ist besessen von einem Dämon, es lässt sich nicht mehr abstreiten, es ist sichtbar, der Teufel wohnt in ihr. Und dass sie von einem, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber auch schon leicht blasphemisch, so mit dem Augenzwinkern, wenn sie sagt Jesus Christ auf Englisch, also so eine blasphemischer Ausbruch, würde man sagen. Und dann wird es konkreter, dann sagt sie schlimmere Dinge, also wie sie auch die Fassung verliert. Diese Entwicklung der Figuren und Ellen Burstyn, die hier spielt, das ist also so, wie sagen, glaubwürdig, aber doch, man kann das nachvollziehen. Die Figuren besitzen Tiefe. So, und jetzt kommen wir dazu, dass er diese Stimmung, diese Intensität, die er aufbaut, den ganzen Film, mit diesen krassen Schockeffekten koppelt. Und ich finde ja nach wie vor der krasseste Schockeffekt, ich werde das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber es ist die Szene, wo sich dieses kleine Kruzifix in die Geschlechtsteile rammt dieses 13-jährige Mädchen, das war die Stuntfrau, es blutet und sie gibt schlimmste Flüche von sich. Diese Kombination ist heute nach wie vor so schockierend, dass du sagst, da kannst du so viele Source-Blätter-Szenen sehen, die, sag ich mal, rein auf Schock-Visualität, egal was, das baut auf und haut dich weg und du. Wir haben vorhin noch die Reaktion auf YouTube geguckt, damals wahrscheinlich auch im Kino. Die Leute sind ja wirklich gestört, teilweise aus dem Film rausgegangen. Also manche. Ne? Das ist was Besonderes, was der Film auch geschaffen hat irgendwo. Auch auf Filmwirkungssicht. Ja. Zu der charakterlichen Ausarbeitung und Tiefe möchte ich auch sagen, das hat der Film genauso auch wie das Buch. Und da sieht man auch sehr, wie eben, was das ist eben auch vor allen Dingen ein Blatty-Film ist. Dass er wirklich auch hier sehr dokumentarisch vorgeht. Ja, es ist alles sehr langsam, man ist sich nicht so sicher, es wird erstmal gezweifelt, was ist das? Es kann ja gar kein Dämon sein, sowas passiert ja gar nicht mehr heutzutage oder überhaupt nicht. Also da sind selbst die Priester, sind da Agnostiker eigentlich bei dem Thema Dämonen und wollen da gar nicht so zugeben, dass das so Exorzismen gibt und das ist, da sind dann sogar noch die gebildeten, die Studierten, die Wissenschaftler, die sagen, ja, fragen Sie doch mal ein Priester vielleicht, macht der mal einen Exorzismus. Und es dauert ja auch sehr lange, um Pater Karras tatsächlich davon zu überzeugen. Und selbst nachdem er das zerfleischte Mädchen da sieht, die in wüsten Flüchen und fremden Zungen spricht, immer noch zweifelt und immer noch nach dem Beweis sucht, ob das wirklich tatsächlich ein Dämon ist oder ob es einfach nur, es geht immer ganz viel im Buch um Autosuggestion. Im Buch. Es könnte ja, sie hat das mal irgendwo gehört und gibt es jetzt unterbewusst wieder oder unterbewusst gehört und gibt es jetzt wieder und ist aber einfach nur psychisch krank. Da ist wiederum, es gibt ja auch die deutsche Variante von der Exorzismus Requiem, der Film, der das deutsche Thema behandelt, der ja auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Genauso ist es übrigens auch bei der Exorzist. Also Blatty hat sich inspirieren lassen von einem Zeitungsartikel, von einer Geschichte, die in den späten 40ern, frühen 50ern passiert ist in den USA, wo es auch einen Exorzismus gab. Also er hat sich auch inspirieren lassen. Und hat auch viel einfließen lassen, auch biografisch, denn der Film handelt ja, oder auch das Buch, in Washington D.C., dort im Stadtteil Georgetown und auch einem Jesuiten-College und so weiter. Und das hat er alles auch mitgemacht. Das heißt, er war auch vor Ort. Das heißt, es ist sehr glaubwürdig alles aus seiner Feder und letztlich auch aus seinem Drehbuchfeder. Denn er selbst war eben einer Jesuitenschule. Und Pater Karras ist Jesuit. Also das ist alles, er kannte sich auch gut aus. Ich habe dir vorher gesagt, dass er im Buch auch Adressen beschreibt und wie die Straßen verlaufen und genau eine geografische Vorstellung hat, wie Washington ist, weil er es halt kennt. Und wie das auch gut in den Film übersetzt wird mit dieser Treppe und dem Haus und dass das alles passt und so. Und er ist ein Insider. Er ist ein Insider in dieser Welt. Und schreibt einen ja doch fantastischen Roman, der aber sich irgendwie doch nie wie Fantasy anfühlt, sondern immer sehr, sehr dokumentarisch ist und sehr authentisch, realistisch. Von den Drehorten zu sprechen, diese Treppe, das ist ja ein essentielles Symbol, ein Motiv in dem Film. Die Treppe ist weltberühmt. Die Leute pilgern dorthin und ich möchte noch sagen, für jene, die jetzt mit der Treppe nichts anfangen können, ist es wichtig zu wissen, dass eben diese Treppe daher wichtig ist, weil dort am Anfang jemand hinunterstürzt und stirbt, er bricht sich das Genick. Und ein Polizist will aufklären, woher der Mord kommt. Also Mord, man weiß es nicht, es könnte auch ein Suizid sein, aber die Polizei muss es aufklären. Und so kommt eben, jetzt kommen wir noch zu der Person, Lieutenant Kinderman, ein Polizist dazu, und erforscht, warum nämlich genau der Mann ist aus Reagans Zimmer gestürzt, aus dem Fenster. Und wer ist es gewesen? Ist sie es gewesen, das 13-jährige Mädchen, oder ein unbekannter Besucher, ein Einbrecher? Darum geht es. Diese Treppe ist wichtig, weil dort ein Mord geschieht oder ein Suizid, man weiß es nicht. Die Handlung beginnt durch diesen Fall, der durch die Treppe ausgelöst wird, durch die Aufklärungsversuche an dem Fall. Das ist das Thriller- und Krimi-Element. Wobei das die Mitte des Films schon wieder ist, denn der Film lässt uns unheimlich viel Zeit, ja, um erstmal einzusteigen. Genau, aber in diesen Fall, wo du sagst, dass das Lieutenant Kinderman, da beginnt dieses Krimi- und Thriller-Element, als der Film eben auch Thriller, und Kinderman wird immer wieder auch sichtbar bleiben und steckt die Tür durch einen halb geöffneten Türspalt und guckt, was ist, ich möchte eigentlich meinen Fall lösen. Genau. Zum Motiv der Treppe nochmal ganz kurz. Ich will jetzt keine Friedkin Gesamtanalyse der Werke, aber Treppe finde ich bei ihm schon recht wichtig. Also nehmen wir mal Sorcerer raus, weil sie im Urwald sind, im Dschungel in Südamerika, wegen dem Öl. Da gibt es vielleicht keine Treppen, aber die Treppen gibt es in French Connection ganz oft, wie er die Leute verfolgt. Der wie dieses ikonische Motiv, wo er ihn erschießt, in den Rücken schießt. Er stirbt ja fast am oberen Teil der Treppe und von unten schießt Gene Hackmans Figur ihn da noch in den Rücken. Dann in Cruising, diese Treppen, die in diese Club-Kellerräume runtergehen, die dann so fast schon so, man geht in die Unterwelt rein, das wird so ein bisschen dämonisch inszeniert, dämonisch ausgeleuchtet, diese roten Neonfarben und so weiter. Auch ein Element, was er in Killer Joe 2012 aufgreift, diese Bars, Clubs, auch mit Neonschrift, Treppe runter und so weiter. Und hier auch Treppen. Spider-Walk-Szene. Eine Szene, die in der Kinofassung nicht drin war, wo sie rückwärts auf allen Vieren in einem grässlichen Fratze-Effekt, das war die Stuntfrau. Und diese kreischenden Geigen, das ist wirklich auch so ein, boah, das ist finster. Da kommen wir zum Ton. Zum Ton kommen wir nachher noch ganz entschieden, das ist ganz wichtig. Also Treppen spielen hier beim Exorzisten durch und durch eine Rolle. Auch die Treppe im Haus, die zu Reagans Zimmer führt und so weiter. Das ist ein ständig vertikales Ausloten der Dimension. Oben, unten, gut, böse. Finde ich immer interessant, weil ja eigentlich, sag mal, Hölle ist ja eigentlich Abstieg. Also man sagt, Hölle geht nach unten. Und hier ist es tatsächlich so, die Priester müssen ja nach oben gehen, um dem Dämon zu begegnen. Das finde ich auch ein interessantes Element. Und die Treppe des Todes führt wieder nach unten, die wir angesprochen hatten. Wir hatten vom Ton gesprochen. Also ich war ja auch begeistert, das Tondesign. Und ich hatte da tatsächlich noch nicht gewusst, dass die Tonleute den Oscar gewonnen haben. 2 Oscars hat er bekommen. Phänomenal. Die 2 Stellen. Bevor überhaupt irgendwas mit aktivem Exorzismus passiert, dauert er über eine Stunde, bis überhaupt dran gedacht wird, ist das ja ein psychologischer Ärztefilm. Und diese Maschinen in diesen Ärztelaboren, die auf einmal so ganz laut im Stereoton reinrauschen, dass du wirklich erschrickst, oder dieses Telefon, wenn Father Karras leise so eine Abhörnachricht, auf einmal schrillt das Telefon in einer Lautstärke. Das ist auch ein Horrorfilm des Hörbaren, finde ich. Nicht nur die visuellen Effekte. Und im Übrigen finde ich es auch interessant, wenn du heute diese medizinischen Apparate siehst, die wirken ja schon wieder total futuristisch auf uns, weil so, sie wird ja dann auch, das ist ja eine Art CT, was sie mit ihr machen, als erstes. Ja, und das ist halt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das dann eben Anfang der 70er Jahre war. Ja, dann, heute wirst du in eine Röhre geschoben, damals waren das ein paar Geräte, die wurden da in den Kopf gestellt und so weiter. Und auch wieder diese ganzen Maßnahmen sind vorher, das wirkt auch schon wieder so fremd, so befremdlich, dass es fast schon wieder was Futuristisches hat für mich gehabt. Ich sag, oi, und diese Maschinen sind ja, das sagtest du ja eigentlich, die sind ja auch so Horror. Das sind ja Horrormaschinen, wie die sich bewegen und was für Geräusche. Ja, und sie wird ja gequält. Also ja. Das richtige Mädchen wird ja durch die Tests gequält. Sie schreit ja vor Schmerzen. Also du hast ja wirklich, du willst ja nicht mal zum Arzt gehen nach dem Film. Ja. Und interessanterweise spart der Film an der richtigen Stelle, finde ich, auch immer aus. Zum Beispiel diese Flüche, wo der Arzt sagt, na wissen Sie was, Ihre Tochter hat aber eine ganz schön spitze Zunge. Ne? So, und sie sagt, wieso? Sie ist doch so ein liebes Mädchen, so was macht sie ja nicht. Ja, aber während der Untersuchung hat sie das und das gesagt. Und dann tut er ein paar unflätige Worte wiedergeben. Aber zitieren. Er sagt sie bewusst und zitiert sie und führt damit schon leicht darauf hin, was kommen könnte. Genau. Und sie ist noch so unglaublich, die Mama, und muss noch schmunzeln und ganz verdutzt. Genau, und man hätte diese Szene aber auch zeigen können. Aber man erzählt darüber, ne? Also er erspart sich dann auch manchen Effekt, der vielleicht nur effekthascherisch wäre, aus, sondern berichtet nur drüber und hält ja auch so die Spannung damit. So. Wird sie es vielleicht wirklich noch sagen oder wie entwickelt sich das? Und das ist halt diese Steigerung, bis dann eben wirklich Pazuzu auch aus ihr herausbricht, aus dem Körper. Ja, erst ist noch das Kindergesicht und sie verhält sich halt wie ein Teenager, der irgendwie ein Problem hat, ein psychisches. Aber irgendwann bricht ja auch dieser Dämon aus ihr heraus in allen Formen, visuell und auch sprachlich. Also das ist schon dann auch immer extrem. Und das sind auch viele Sachen, wo man effekttechnisch gearbeitet hat. Du warst so begeistert von diesen eingefügten Effekt im Gesicht zum Beispiel. Du hast immer wieder, es werden sehr viele Gesichter eingefügt ins Bild immer mal, auf verschiedenste Art und Weise. Und diese, unterbewusst, das ist ja zweimal in dem Film, dass zwei oder dreimal im Film, dass so eine Dämonenfratze ganz kurz eingeblendet wird. Das steht auch in diesem. Dreimal tatsächlich. Drei ist ja auch eine. Mindestens dreimal. Drei wäre eine gute Zahl, wenn es um religiöse Filme geht. Da sind wir auch wieder bei der Kapitelaufteilung im Buch, die dir so aufgefallen ist. Die können wir nachher noch kurz vorlesen, die war schön. Also subliminale Bilder. Ich sage das, weil ich gerade an einem David Fincher-Text sitze, nicht über Fight Club selbst, aber in Fight Club hast du das ja auch, wo Tyler Durden, Brad Pitt immer so ganz kurz, also ein Bild pro Sekunde rein, dass du denkst, habe ich es jetzt gesehen, habe ich es nicht gesehen? Big Pick. Ja. In Cinderella. Unter anderem. Subliminale Bilder sind in der schnellen Folge von 24 Bildern pro Sekunde bei einem Kinofilm und bei 25 Bildern pro Sekunde beim Fernsehen nur so kurz zu sehen, dass sie keinen bleibenden Eindruck auf der Netzhaut hinterlassen. Der Begriff leitet sich ab aus dem lateinischen Sublimen, was so viel bedeutet wie unter der Grenze. Muss ich ja wissen, wenn ich das große Latinum habe von der Schule. Steht aber hier. Schon früh entstand die Theorie, dass auch ein Bild, das unterhalb der bewussten menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt, im Gehirn einen Eindruck hinterlässt. Vor allem in der Werbewirtschaft hat man immer wieder versucht, sich des wissenschaftlich und ethisch umstrittenen Verfahrens der visuellen Manipulation zunutze zu machen. Unsichtbare Werbung und so weiter. Auf dem Gebiet des Spielfilms hat man es wohl nicht mit subliminalen Bildern im engeren Sinne zu tun. Experimentierfreudige Filmemacher wie David Lynch bedienen sich vielmehr des Stilmittels der kurzen, montagehaften Einblendung, die aber in Abgrenzung zu einer echten Manipulation bei genauem Hinsehen durchaus zu erkennen ist. Ja, auch in The Exorcist, im Director's Cut, taucht immer wieder für Sekundenbruchteile das Gesicht des Dämons auf. Ein weiterer Versuch des Regisseurs, den Zuschauer zu verunsichern. Also, ich weiß nicht, ob es in der Kinofassung auch schon war, aber im Director's Cut haben wir ja gelesen, gibt es zumindest eine Einblendung mehr. Ja, also diese subliminalen Bilder, die sind auch wichtig, die kommen nicht oft vor, aber das ist wirklich so, das ist auch nicht von dieser Welt, wenn du das auf einmal, du hast es gerade gesehen, aber was war das? Das ist wirklich ein ganz besonderer Effekt und der wird ja, wie gesagt, auch heute noch immer mal wieder gern eingesetzt. Ich finde, wir haben noch nicht genug über Max von Sydow gesprochen, denn ich fand das ganz interessant. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch gehabt und da hast du auch gesagt, so man fängt ja auch irgendwann mal an, Filme zu gucken, man weiß halt noch nicht so viel darüber. Wir wissen auch jetzt nicht viel darüber, aber wir wissen mehr als noch vor 20 Jahren darüber. Und du hast dann auch mal gesagt, du dachtest auch, Max von Sydow war halt ein alter Mann damals, ne? So. Ganz klar, also ich habe den Exorzisten gesehen vor, weiß nicht, 15, 16 Jahren. Ich hatte da Jungfrauenquelle von Ingmar Bergman und hier den Schachspieler-Tod-Film, wie heißt er? Das siebte Siegel. Siebte Siegel noch nicht gesehen. Also das war tatsächlich mein erster bewusster Max von Sydow-Film. Kurz danach habe ich Minority Report gesehen. Und wusste, da liegen ein paar Jahre dazwischen, ne, so 30. Da habe ich mir gedacht, der ist aber gut gealtert. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, was, das ist wirklich Make-up? Das haben die aber echt gut hingekriegt. Jetzt beim vierten Mal und genau hinsehen und mit dem Bewusstsein, das ist Make-up, hat man das auch gesehen. Aber ich muss sagen, das ist ein verdammt gutes Make-up. Also sie haben ihn, finde ich, so hingekriegt, wie man ihn auch später auf Bildern des Alterns wahrgenommen hat, so im flüchtigen Vorbeiblättern. Er sah wirklich tolles Make-up. Und deswegen war ich dann immer überrascht, als ich dann in jüngerer Vergangenheit Pressefotos gesehen habe, wo Max von Sydow zur Premiere vom Exorzisten oder irgendwo dabei war. Da habe ich mir gedacht, wie jung ist der denn eigentlich? Ich war total begeistert. Also das ist auch Filmkunst, finde ich. Ja. Und die ganze Anfangssequenz im Irak dauert ja einige Minuten. Und da spielt er ja und führt er ja diese alte, zitternde, schwache Figur ein, wie er das alles spielt. Ganz große Kunst. Und da auch nochmal aufgefallen, auch die Augen. Und die Augen sehen auch total alt aus von ihm. Also das ist, als wäre er doppelt so alt, wie er damals war. Entweder ist es einfach nur Glück gewesen oder ist es wirklich so, dass er sich so bemüht hat, als Schauspieler auch einen Blick aufzulegen. Man sagt immer, Augen können nicht lügen, ne? Auch beim Alter nicht. Das ist schon ziemlich genial, muss man sagen. Wenn man sieht, was später noch für Alterungseffekte kam oder heute, wo man ja das fast nur noch digital macht, da ist das Die ganz große Kunst der Authentizität, kann man ja sagen, in dem Fall. Und das von 73. Max von Sydow, interessant auch. Wie gesagt, knapp 10 Jahre vorher spielte er Jesus, auch eine tolle religiöse Rolle. Hier sozusagen der Schritt zurück oder nach vorne. Man weiß nicht, der Film ist ja nach wie vor auf einer sogenannten Verbotsliste der katholischen Kirche. Er wird also nicht anerkannt. Das Leben des Brian war da ja auch mal drauf, zum Beispiel. Und da habe ich mir auch immer gedacht, früher, auch als ich den Film jetzt noch bestimmte Sachen noch nicht so richtig für mich begriffen habe, habe ich auch gesagt, das verstehe ich gar nicht. Also die katholische Kirche gewinnt doch in diesem Film eigentlich, weil da kommen die beiden Typen, die Priester da und kämpfen auf ihre Weise gegen den Dämon und am Ende ist das Mädchen befreit. Aber es ist ja ein Trugschluss, denn die katholische Kirche verliert in dem Film, denn das Ritual ist nicht erfolgreich. Das Ritual des Exorzismus ist nicht erfolgreich. Denn sie können tun, was sie wollen. Pater Karras wird am Ende, nachdem er Pater Maron tot auffindet, neben Regan, die diabolisch lacht dabei und einen ganz suffisanten Blick aufsetzt, auch wieder so eine ganz gruselige Szene, rastet er ja total aus und verprügelt das Mädchen und sagt den Dämon, geh in mich über. Und das ist das Einzige, was hilft. Und der Dämon springt ihn über und Karras, man hat das geht ja nur ein paar Sekunden und da ist auch schon wieder wichtig, Make-up und Schnitt, also auch Gesichter in Gesichter reinschneiden, weil man sieht dann, wie der Dämon in Pater Karras übergeht. Das Mädchen ist befreit für den Moment, es ist weg, der Dämon ist in Pater Karras und man sieht, wie ein paar Mal sich sein Gesicht verändert, immer wieder, er kämpft also auch mit sich selbst und das geht gefühlt eine Sekunde nur, die aber nur ganz kurz eine Minute dauert irgendwie, gefühlt so. Und dann entscheidet er sich in dem Moment, wo der Dämon gerade nicht an der Macht ist, in diesen paar Sekunden zu springen aus dem Fenster heraus, genau das gleiche, wo auch Dennings, die Person, die halt am Anfang deren Mord eigentlich untersucht wird, auch herausgesprungen ist, um auf der Treppe letztlich zu sterben. Eine sehr drastische Szene, aber er opfert sich als Mensch. Ja. Und wenn ich jetzt noch sage, wer sich mal als Mensch geopfert hat, dann werde ich da Blasphemie beschuldigt. Es hat schon religiöse Tiefe, aber wie du sagst, der Exorzismus als Ritual kann leider nicht obsiegen. Father Merrin liegt einfach tot auf dem Bett, wird gar nicht gezeigt, wie er stirbt. Er kommt rein, sieht ihn da, liegt da leblos. Das war's. Und was interessant ist, du hast dir dein schönes Buch, 71 geschrieben. Ich war jetzt auch so begeistert, ich lese jetzt nicht die Inhaltsangabe vor, keine Sorge. Die Kapitel lese ich auch nicht vor, das kann jeder recherchieren. Es sind aber drei biblisch anmutende Kapitel, was hier vorne drauf steht. Denn die Veröffentlichung, die du hast, ist bestimmt aus den 80ern, haben wir gesagt. Und da ist der Begriff des Exorzismus beschrieben. Und das ist interessant, was am Schluss noch dabei steht. Also Exorzismus, griechisch Beschwörung, Bannung böser Gewalten durch heilige Worte oder Handlungen, sowohl an Personen wie an Sachen, Häusern und so weiter, seit dem 3. Jahrhundert bei der christlichen Taufe angewendet. Die katholische Kirche hat den Taufexorzismus noch. Die Weihe des Exorzisten entfiel 72. Ein Jahr bevor der Film erschien, ein Jahr nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Großer Exorzismus an Besessenen darf aber nur mit bischöflichen Erlaubnis geübt werden. Also das ist ja auch ein Okkult, wenn man so will. Das ist ja, wie soll ich das jetzt sagen, die schwarze Magie der katholischen Kirche. Man akzeptiert ja mit dem Akt des Exorzismus die Tatsache, dass das Böse existiert. Muss man ja auch, das Gute, wenn Gott existiert, muss ja auch folgermaßen der Teufel existieren. Ja, an besessenen Personen, aber gleichzeitig wird ja gesagt, dass das Böse im Menschen nicht obsiegen kann, wenn der Glaube da ist. Ja. Deswegen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja auch so, dass die Kirche darüber nicht so gerne redet, dazu gibt es halt nichts und es gibt halt auch einige Filme, die sich damit sehr, sehr natürlich wenig wissenschaftlich auseinandersetzen. Da finde ich natürlich, der Exorzist ist noch mit das beste Beispiel, was man auch am Buch lesen kann, weil er das Thema ja auch nicht als ja, lächerlich aufgreift, sondern wirklich und auch nicht als reißerisch, überhaupt nicht, sondern tatsächlich sich damit sachlich beschäftigen möchte, wenn man das vielleicht auch erstmal nicht glauben mag. Und es ist so, dass aber tatsächlich auch noch heutzutage, vor allen Dingen in sehr religiös geprägten Regionen, vor allen Dingen auch in Südamerika und in Italien, aber auch an anderen Orten der Welt, noch regelmäßig Exorzismen durchgeführt werden, auch durch katholische, Gläubige, auch Priester. Das sind aber meistens Reinigungen von Gebäuden, von Wohnungen, von Häusern, auch von Tieren, ja. Es kommt aber sicherlich auch immer noch vor, dass auch Menschen den Rat suchen. Und das ist ein sehr extremes Gegenüber, das stimmt schon. Und da empfehle ich auch nochmal den deutschen Film Requiem zu sehen, der sich auch nochmal mit dem Thema sehr wissenschaftlich befasst und versucht, dort eine Wahrheit zu finden. Kommen wir vielleicht gegen Ende nochmal zu der Wirkung des Films, was er damals ausgelöst hat. Bleiben wir mal populär. Es war der erfolgreichste Film. Du hast gesagt 330 Millionen nur in den USA und weltweit über 400 Millionen bei Produktionskosten von 11 Millionen Dollar. Das war natürlich ein Wahnsinnserfolg. Also der Film war auch über die Jahre noch erfolgreicher als der Pate. Ich glaube, er wurde dann erst von... Ich weiß nicht, ob es der Weiße Hai oder erst Star Wars war. Also Friedkin war auch im Zeitalter des New Hollywood, dann ging das los mit diesem Blockbuster New Hollywood, dass die Autorin Blatty, der ja hier auch produziert hat und der das Sagerecht hatte, was hier gemacht wird, und Friedkin, der das Duncan angenommen hat und auch auf allen, ich sage immer hier auf deiner Schallplatte, auf allen Plakaten auf der VHS unter dem Titel, oben steht natürlich drüber William Peter Blatty's, das muss immer genannt werden, und unten steht automatisch Regie William Friedkin. Das haben wir auch in diesem Reaktionsvideo von uns auf YouTube gesehen, wo die Leute damals im Kino waren. Da war auch Friedkin mit seinem Namen noch klein, Regie Friedkin am Kino oben unter dem Titel. Das war ein Riesenerfolg des Regisseurs zusammen mit dem Produzenten und Autor, so einen Erfolg zu fahren. Das ist einmalig vielleicht erstmal in der Zeit gewesen. Und wir haben auch immer wieder interessant bei diesen zeitgeschichtlichen Dokumenten einfach mal ein Sold-Out-Schild an einem Kino. Habe ich noch nie gesehen, ausverkauft. Ja, vor allem 1 Uhr nachmittags. Eher selten, ja. Ja, da also, war Sold-Out. Also die Leute haben sich ja angestellt und haben wahrscheinlich schon für die übernächste Vorstellung sich damals angestellt. Die wurden auch von der Polizei eingereiht. So mag das auch sein, eben bei bestimmten Filmen war eben der Andrang so groß. Und das macht ihn natürlich zu einem mächtigen Film, einen sehr einflussreichen Film. Und es gab auch zahlreiche Nachahmer, klingt jetzt vielleicht böse, aber es gab auch Filme, die sehr erfolgreich waren mit diesen religiösen Motiven. Es kam dann wesentlich später noch das Omen, das war 80. War 76, aber ja, siehst du, habe ich aber das waren gesagt. Filme, die sich daran orientiert haben. Ja, und dann auch später diese ganzen blöden Satiren wie, weiß ich nicht, Scary Movie Teil 4, 5, wo dann auch. Ich rede aber tatsächlich von den Filmen, die man jetzt auch noch ernst nehmen darf. Ja. Zum Beispiel auch Audrey Rose mit Anthony Hopkins, ein Film, der ein ähnliches Thema bedient, von Robert Wise zum Beispiel. Das war schon, der hat schon Stimmung gemacht und an dem Erfolg wollten natürlich viele auch teilhaben. Und da haben sich sicherlich auch, Warner hat sich da gut was dran verdient. Und das ist ja auch, ich finde es gut, ich finde es toll, dass ein solcher Film so einen Erfolg hat. Heute ist es dann wieder jetzt ein anderer Geschmack, wenn jetzt auf einmal Genrefilme hofiert werden bei den großen Filmfestivals. Das hat aber einen anderen Geschmack, finde ich irgendwie, weil das war einfach, der Film ist gekommen. Die Leute haben, es war ein absoluter Skandal seit der Zeit. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man sich den anguckt. Das ist schon, weil da kann jetzt wirklich niemand kommen und sagen, oh ja, ich bin hartgesotten, ich habe ja alle harten Filme der Welt gesehen, das berührt mich überhaupt nicht. Das ist dann aber Quatsch. Der Film ist wirklich, der geht tief rein und der berührt auch an ganz, ganz finsteren Stellen, finde ich. Und ich habe den jetzt wirklich schon so oft gesehen und ich habe das schon am Anfang gesagt, dieses Gefühl ist immer noch da, dass der Film löst immer noch eine Angst in mir aus, die ich aber genieße. Und ich bekomme hier alles. Ich bekomme hier einerseits durchaus den Kick, aber wohl dosiert und habe aber einen basistechnisch, einen richtig gut gemachten Film, bei dem jedes Bild, jede Einstellung, jeder Schwenk so genau einstudiert ist und bedacht ist irgendwie, dass das einfach, das ist wirklich ein Kunstwerk. Das ist ein Film, der ein Kunstwerk ist und steht dafür ganz weit oben bei mir in meiner Liste und gehört zu den Filmen, die ich absolut am meisten bislang gesehen habe, aus gutem Grund. Und die Musik, muss ich nochmal sagen, die Musik und die Tongestaltung gehören bei dem Film so dazu, dieses Gefühl des Unwohlseins also mit auszulösen. Ich war so gebannt, diesen Film jetzt nochmal auch neu gehört zu haben. Ganz großartig. Es ist ein populärkulturell entscheidender Film. Wir haben das jetzt auch ein bisschen ausgeführt, das ist vielleicht dem einen oder anderen heute gar nicht mehr so bewusst, dass er damals wirklich so erfolgreich war, auch finanziell, was ja auch, wie du sagst, ein mächtiger Film, also filmpolitisch ein mächtiger Film war. Der lief rauf und runter in jedem Kino. Der hat damals immer die Sehgewohnheiten und die Erfahrungen geprägt des Publikums. Und es wird heute noch über den Film gesprochen. Und ich möchte nochmal sagen, die 70er. Die 70er Jahre waren ein Jahrzehnt, auch in dem New Hollywood-Schema. Da konnte man Sachen machen. Da wurden mutige, progressive Filme gemacht. Du könntest so einen Film heute nicht mehr machen. Der Film würde heute zensiert werden oder schon vor 10 Jahren. Warum? Weil er einfach diese 2, 3 krassen Stellen hat. Grafisch ja, aber eben auch in Verbindung mit der Drastik und dem Gesprochenen, was man ja ideologisch zuordnen kann als Werte. Es ist ja ein Film über das Böse und das haut so rein, dass, glaube ich, Produzenten heute sagen würden, also für ein R-Rating müsste man das und das kürzen. Und ich glaube, dass der Exorzisten eben noch, das weiß ich nicht genau, müsste ich nochmal recherchieren, 3, 4 Jahre vor dem ersten Zensurmaßnahmen noch rechtzeitig rauskam. Ich glaube, spätestens Ende der 70er, als einmal Splatter-Filme, als George Romeros Zombie rauskam, als diese Splatter-Welle losging, da wurde ja dann zensiert, Ende der 70er, Anfang der 80er. Das war hier noch ein ungezügeltes Kino. Das muss man auch einfach mal honorieren. Solche Filme gibt es nicht mehr. Das muss man sich auch ins Bewusstsein rufen. Und das hatten wir auch noch im Vorgespräch. Natürlich gab es schon brutale Filme, auch visuell brutale Filme. Zum Beispiel Hirsch und Gordon Lewis, der ja schon ziemlich viel rumgematscht hat, aber da auch immer in einem Kontext, der halt nie wirklich ernst zu nehmen war. Und jetzt haben wir aber hier so einen bitter ernsten, dramatischen Film mit einem kleinen Mädchen, der eben auch so eine Elemente einsetzt. Und das macht den Film auch so hart. Ja. Wir werden uns demnächst auch noch mit anderen Teilen, wie schon gesagt, beschäftigen. Bei Der Exorzist 73 sind 2 große Männer aufeinander getroffen, Friedkin und Blatty. Das passt einfach wie nichts, Wir werden noch zum zweiten und auf dritten, der dritte ganz wichtig, weil ja die eigentlich die direkte Fortsetzung ist zum ersten, zu der Entstehung, warum das jetzt so ist, da erzählen wir dann in der Review zum zweiten Film etwas, wie es dazu kam, dass Blatty eben dann sich auch vom zweiten Film distanziert hat und wie es zum dritten kam. Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte und natürlich vom Erfolg ja geschwängert schnell einen zweiten Film nachzuschieben, das machen wir dann bald und ich bin froh, dass du jetzt hier mit mir diesen Film nochmal gesehen hast. Für mich wirklich unglaublich bei 30 Grad und Helligkeit, aber man muss ja immer Termine finden. Ich habe den Film noch nie in so einer Atmosphäre gesehen, auch immer ein Erlebnis. Jetzt, hat aber jetzt trotzdem. Jetzt wird es aber schon langsam dunkel draußen, ja, muss man fairerweise sagen. Ja, es wird langsam die Dunkelheit bricht herein. Wir haben jetzt schon 8:30. Und ich bedanke mich dafür und ich freue mich auch auf unsere nächste Sichtung, der Exorzist, der Ketzer. Ja. The Heretic. In diesem Sinne, fühlt euch gesegnet. Amen. Shocked the world. It has become one of the most acclaimed and successful films in history. The Exorcist is a classic in its own time. And now, Warner Brothers takes you a step beyond. Exorcist 2, The Heretic. Starring Linda Blair. Richard Burton, Louise Fletcher, Max von Sydow, James Earl Jones. Their minds locked together with the most terrifying vision of all. Exorcist 2, The Heretic. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr Mutigen zu unserer Folgebesprechung. Benedikt und Stefan haben sich ja vorgenommen, auch dann später noch mit den Kollegen Exorzist-Reihe zu besprechen. Und wir sind jetzt bei Schritt 2. Das heißt, wir haben Exorzist 2, der Ketzer, The Heretic im Englisch geschaut, mit der IMDb-Wertung von 3,8. Es ist kein guter Film. Wir versuchen mal für ein paar Minuten ranzugehen, wie wenn man den Film, so habe ich es versucht, auch als Fortsetzung der Reihe akzeptieren könnte, werden aber dann feststellen, das geht relativ schnell in die Hose. Und das werden wir halbwegs sachlich aufzuschlüsseln versuchen und dann wird es trotzdem auch unterhaltsam. Benedikt, Exorzist 2 hat was mit dem ersten grob zu tun? Welche Figuren sehen wir? Ganz grob. Natürlich, nach dem riesigen, immensen Erfolg des ersten Teils war für Warner klar, wir brauchen ein Sequel, eine Fortsetzung. Und der Autor des Buches und auch des Drehbuches, William Peter Blatty, war auch total begeistert und hat auch gesagt, ich hatte schon immer eine Idee, wie man es fortsetzen kann und hat in 0, nichts ein Drehbuch geschrieben und hat das bei Warner vorgelegt und sie haben geschaut und gesagt, da gibt es ja gar keinen Exorzismus. In dem Drehbuch. Nee, sagt er, kommt da keiner drin vor. Ist auch nicht so gedacht. Und, aber das ist ganz toll, was ich erzählen will. Nö, wollen wir nicht haben. Also total abgelehnt. Und daraufhin hat man dann andere beauftragt, ein Drehbuch zu verfassen. Und das war am Ende so schlecht in den Augen von William Peter Blatty, dass er sich komplett von dem ganzen Projekt distanziert hat. Und er taucht auch nirgendwo auf. Auch nicht als Creator, als Charakter, Erfinder, irgendwas, nix. Im Vorspann, ne? Man liest nix drüber, ja. Absolut nix. Und er hat dann, um das jetzt noch kurz fortzusetzen, Gott sei Dank, irgendwann, er fand seine Idee trotzdem so gut, dass er dann dieses Drehbuch in einen Roman umgewandelt hat, das dann eben bekanntermaßen Legion getauft wurde und das eben dann auch später in den frühen 90ern verfilmt wurde von ihm selbst, aber auch da mit gewissen Problemen, bis hin ohne Probleme den Director's Cut, den wir dann ja auch noch besprechen werden. Das wird dann unser dritter Teil sein. So viel sei dazu gesagt, zu der Rolle von William Peter Blatty zu diesem Film. Und was ist denn jetzt noch übrig? Es war den Leuten wichtig, bekannte Gesichter in dem Film zu haben. Also hat man Linda Blair genommen als das damals besessene Mädchen. Muss man zu sagen, das ist jetzt 77, da war sie 4 Jahre älter wie im ersten Teil. Nun war sie schon volljährig, gerade so, denkt man so, 17, 18 so. Und man hat Max von Sydow nochmal ausgegraben. Das heißt, Max von Sydow, obwohl er eigentlich nicht die tragende Rolle in dem Film hat, genauso wenig wie Linda Blair im ersten Exorzismus-Film, sind sie doch die bekanntesten Gesichter, die man damit verbindet eigentlich. Ne? Aber eigentlich ist es ja Jason Miller, der den Pater Karras spielt, der eigentlich so die dramatisch wichtigste Rolle hat in Exorzist. Aber natürlich ist Max von Sydow das Gesicht des Exorzisten einfach. Und man musste ihn unbedingt wieder aus Marketinggründen mit reinhaben, hat man also gemacht. Da er nun aber tot ist und wir von keinem Prequel reden, hat man das ja aber natürlich so gelöst, dass wir Rückblenden sehen von Pater Lancaster Maron, wie er vor der Zeit, die wir in Exorzist 1 gesehen haben, agiert in Afrika und dort Pazuzu schon mal begegnet. Also das sind die wichtigsten Punkte. Einmal Pater Maron, den wir sehen, und dann Linda Blair als Reagan in der Jetztzeit, wobei man das auch bezweifeln durfte bei dem ganzen Production Design, wo man glaubt, man ist auf einem Raumschiff. Und sie, ja, spielt Reagan, die natürlich nach den Jahren immer noch geschädigt ist, psychisch von diesem Ereignis des Exorzismus und von einer Psychologin behandelt wird in einer speziellen Klinik. Ja, um dort eben zu ergründen, die auch sehr agnostisch vorgeht. Also sie ist auch die reine Wissenschaftlerin und bläst so alles weg, was womit mit Mysterien und mit Religion zu tun hat und lässt sich eben dort behandeln. So. Ich würde sagen, du hast jetzt schon 3 Sachen aufgefächert, die wir dann noch kurz Stück für Stück besprechen können. Das ist futuristische Design, hast du gerade angesprochen. Das ist nochmal interessant auf eine gewisse Art und Weise, passt aber irgendwie nicht so richtig. Dann die Rolle von Louise Fletcher, die sie behandelt, ist die Ärztin. Und die wichtigsten Rollen vom ersten Teil, da zählt ja auch noch Ellen Burstyn dazu, die aber hier nicht wieder auftritt. Es wurde ursprünglich so gedacht, dass Louise Fletcher ihre Rolle übernimmt, weil sie sich ein bisschen ähnlich sehen, aber sie wurde dann gerecastet als die Ärztin. Also das nochmal im Zusammenhang. Also die Rolle von Ellen Burstyn ist ja auch essentiell, wie die von Pater Karras. Die tauchen alle nicht vor. Und dann hast du das jetzt angesprochen, Max von Sydow in Afrika, was ja eine ganz eigene Ästhetik wieder hat. Was sehen wir denn an Afrika in Rückblende? Es ist ein ganz eigenes Universum, tut sich da auf einmal auf. Ja. Bevor wir jetzt den einen Priester besprechen, noch den anderen, natürlich wichtig ist, die eigentliche Hauptrolle im Film hat Richard Burton, der hier schon zu seinen Ablebzeiten seiner Karriere zu sehen ist, aber immer noch ein bekanntes Gesicht war, noch ein beliebtes, und der hier eben dann wiederum den Vater Philip Lamont spielt, der von seinen katholischen Vorgesetzten, vom Vatikan, sagen wir mal, beauftragt wird, das Sterben von Vater Maron zu untersuchen und deshalb natürlich auch mit Reagan in Kontakt kommt und gemeinsam versucht man über Hypnosegeschichten, da sagen wir da noch was dazu, zu ermitteln, ergründen, was da eigentlich passiert ist damals in dem Zimmer. Aber auch das ist eigentlich schnell abgearbeitet und belanglos und die Story ist überhaupt relativ, ja, krude zusammengefummelt. Kann man da nochmal schrittweise eingehen. Also Richard Burton hier nochmal als der eigentliche agierende Priester und Max von Sydow. Ja, genau, was macht er? Wir erleben ihn in einer Zeit, er ist ja Archäologe, genauso wie auch, das wird einmal nur gesagt, Richard Burton, ich bin Archäologe, sagt er einmal kurz, sei seine Rolle. Aber wir wissen ja von Maron, er ist Archäologe und Priester gewesen und er ist halt da in Afrika unterwegs, um ja eigentlich auch, denke ich, eher anthropologisch zu forschen scheinbar. Er ist da, fotografiert ein bisschen was, besucht einen afrikanischen Stamm in Äthiopien und dort begegnet er eben gewissen Phänomenen und eben auch Pazuzu. So. Die direkte Verbindung eigentlich jetzt zur aktuellen Zeitgeschichte in dem Film, die ist mir auch gar nicht wirklich klar, muss ich sagen. Genau, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die bricht so raus. Das ist so eine Welt für sich, die wir da präsentiert kriegen. Hauptsache, man hat Max von Sydow in der Rolle drin. Es sind sehr elegisch gefilmt teilweise. Mich hat das erstaunt. Die Szenen in Afrika haben so eine ganz eigene Lichtstimmung. Dieses Setting auch mit bestimmten Statisten. Das wirkt alles sehr eigenständig, auch ausgefeilt, möchte man sagen, in der Gestaltung. Er ist auch jünger da in der Szene, also ungeschminkt. Und das versucht so ein bisschen so diesen spirituellen Geist zu vermitteln, auf dem Vater Merrin schon damals unterwegs war, sich in Sachen reinzudenken, Sachen zu begreifen, zu erforschen, zu ergründen, dieses Mysterische ein bisschen. Aber wie du gesagt hast, es wird einfach so dazwischen geschnitten in den Film, der eigentlich um Richard Burton, um die Rolle geht, der sich da so durch einen Großteil, 75% der Szenen so durchhangelt. Was ich ja bei der Review vom ersten noch so überrascht nochmal gesagt habe von Max von Sydow, den man ja eigentlich bis zum Schluss nicht sieht, aber er ist doch präsent am Anfang mit der Szene und dann natürlich am Schluss mit dem Exorzismus. Und das, hier machen das ganze Gegenteil. Richard Burton ist fast immer zu sehen, steht irgendwo rum, guckt irgendwo komisch, läuft mal hier durchs Bild und das hat überhaupt keine, der repräsentiert irgendwie nichts, sondern der wird da als Pseudo-Hauptfigur durchgeschleust. Und er und auch dieser Bezug, der immer wieder angesprochen wird, ich muss Vater Merrin helfen oder verstehen, was er gemacht hat und das ergründen, das wirkt alles so hanebüchern zusammengeschustert. Ja? Und das ist, glaube ich, immer das grundlegende Problem von dem Film. Diese ganzen Rewrites im Drehbuch, dass die gar nicht wussten, was wollen wir eigentlich. Ja? Und ich denke, was sie auf jeden Fall wollten, ist ein Eventfilm zu zeigen. Also der Exorzist war jetzt nicht prognostiziert, dass das ein riesen Welthit wird, ist es aber geworden. Ein unglaublicher Kassenerfolg. Und natürlich hat man dann, naja, den Fehler, vielleicht hatten die auch gar keine andere Wahl und Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt produzieren wir einen zweiten Teil, ohne eine Idee zu haben, um was es eigentlich gehen soll, und machen daraus eben einen Event-Film mit einem ganzen Konglomerat an bekannten Gesichtern, wobei die ja auch jetzt nicht unbedingt so riesenbekannt sind, also du hast ein paar alte Hasen dabei, es sind unheimlich viele Karrieren dabei, die ganz komisch geendet haben in diesem Film, die hier sich konzentrieren, und ich habe ja vorher gesagt, du hast genau auch diese Vermarktung auf dem Plakat, das ist eben genau wie zu der Zeit diese sogenannten Jahrbuchfilme, die großen Eventfilme, sind wir auch gleich wieder bei Airplane zum Beispiel, Airport, Entschuldigung, so, darf man mal verwechseln, dass eben auf diesen, oder die ganzen Katastrophenfilme aus den Ende 70er und dann auch in die 70er Jahre hinein, sogar Anfang der 80er Jahre noch, dass du eben möglichst viele, ja, Porträtfotos von den Schauspielern auf dem Kinoplakat hast, und genauso hat man das hier beim Exorzist 2 auch gemacht. Und jetzt muss man ja schon sagen, Richard Burton war ja zusammen mit Elizabeth Taylor, seiner zweimaligen damaligen Frau, ja das bestbezahlteste Paar in den 60ern, haben wir jetzt nochmal recherchiert. Der war natürlich schon eine große Hausnummer, umso enttäuschender ist es, was hier geliefert wird. Aber das ist halt den ganzen Bedingungen geschuldet. Du hast Richard Burton, du hast halt nochmal Linda Blair als markantes Gesicht aus dem ersten. Du hast Max von Sydow, der bestimmt auch ordentlich Honorar eingesteckt hat für diese paar kruden Szenen, die er da drehen musste. Du hast dann noch James Earl Jones, ist ganz witzig so für die Kenner, kommt in einer ganz abstrusen Rolle nochmal vor. Wenn du es heute siehst, als Fan wirkt es irgendwie auch nochmal witzig. Dann hast du einen... Auch Ned Beatty, total eigentlich verschenkt. Also auch wenn er jetzt nicht das riesige, große Hollywood-Gesicht, aber es ist ein John Borman-Gesicht. Genau, aus Deliverance ist es der. Zum Beispiel. Genau. Und du hast Ennio Morricone als Komponist, wo wir immer wieder gesagt haben, dasselbe Thema wird 6-7 Mal durchgeleiert. Ganz kurzer Einschub, fand ich ganz interessant, kam bestimmt in irgendeinem Tarantino-Film, wurde das recycelt, es könnte Django Unchained gewesen sein. Ganz markantes Thema, also falls man sich doch mal so mutig zeigt und den Film The Exorcist 2 nochmal angucken will, wir waren jetzt so mutig, dieses Thema wird dann sehr penetrant wiederholt und es ist ein sehr bekanntes Thema, das war es aber auch eigentlich. Da wird bestimmt 15 Minuten Musik, wie du gesagt hast, komponiert haben. Ja, und Zwei-Stunden-Film. Special Make-up, Dick Smith war damals auch eine große Nummer. Ich sag's immer wieder, Taxi Driver und andere Sachen hat er gemacht. Also da waren schon Leute erstmal beteiligt, die irgendwie Rang und Namen so ein bisschen hatten. Umso enttäuschender die Mischung. Ja. Auch noch die Verbindung nochmal, wenn wir schon dabei sind, von Kitty Wynn zu nehmen, die Schauspielerin, die jetzt nicht so viel gemacht hat tatsächlich, eher das nebenbei betrieben hat scheinbar, die Sharon Spencer spielt. Das heißt, das Kindermädchen aus dem ersten Teil ist auch hier die jetzt im erwachsenere Reagan betreut, sag ich mal. Ne? So die auf sie aufpasst und ihre, ja, Betreuerin sozusagen ist, weil sie ja fern der Mutter wohnt in, was ist das? Ich glaube, es ist auch New York, wo die da wohnt. Und, genau. Und sie kehren natürlich auch, und das ist eben auch wichtig, auch dieses Haus aus der Exorzist auch natürlich, und die Treppe sind ja Themen, ne? Die werden auch wieder aufgegriffen, aber wir haben schon, das ist unglaublich, man hat dort eben nicht an Originalschauplätzen gedreht. Also ich muss ja jetzt rückwirkend, ich glaube, ich behaupte jetzt, dass es in dem Film eigentlich keine Szene gibt, die nicht im Studio gedreht wurde. Außer möglicherweise diese Museumsgeschichte, wo die mal im Museum sind. Ansonsten gibt es in dem Film eigentlich keine Szene, die irgendwie draußen spielt. Außer vielleicht jetzt wiederum das Penthouse in New York, wo man ein bisschen frische Luft sieht. Aber man hat hier wirklich tatsächlich das alte Haus aus dem ersten Teil, diese ganzen Straßenzug und die Treppe im Studio nachempfunden. Das wirkt erstmal unheimlich komisch. Man fragt sich, warum macht man den Aufwand? Ja, wir wissen es jetzt im Final, gibt es da eine krasse, sehr, sehr doch sehenswerte Actionsequenz, die das notwendig macht und rechtfertigt, dass man hier im Studio gedreht hat. Also ein ganz anderer Look wie zum ersten. Friedkin war dafür bekannt, auch in French Connection oder Sorcerer oder in Cruising, der ist immer rausgegangen, der ist an die Originalschauplätze gegangen. Und das hat auch Exorzist, obwohl natürlich auch viele In-Szenen hat, Exorzist logischerweise, das hat trotzdem rausgegangen, die Anfangssequenz draußen. Hier Bormans Film, Exorzist 2, wirkt so überkünstlich. Selbst da, wo du gesagt hast, Museum vielleicht, Originalmuseum, wirkt wie ein künstlicher Raum. Da ist ein Skelett, es waren Elefanten nachgebildet. Ich dachte schon wieder an Jurassic Park Skelett, nee. Und auch dieses Interieur oder auch draußen dieses Apartment, diese Terrasse, das wirkt alles so. Überall willst du irgendwie Architektur sehen, Künstlichkeit von Räumen. Ein ganz anderes Feeling versprüht dieser Film. Ja, also Friedkin ist immer rausgegangen. Ja. Und vielleicht können wir jetzt nochmal ein bisschen Zeit verschwenden auf das Production Design teilweise. Also diese Praxis, in der Reagan behandelt wird, ist total wie auf einem Raumschiff. Also mit viel Glas, mit Schiebetüren, automatischen Schiebetüren, die leben da wie, es gibt so eine wabenförmigen, ja, Glaskonkons, wo dann Büros drin sind oder Behandlungsräume und alles ist so offen. Ich musste eben an Escape Plan denken mit Schwarzenegger und Stallone, das sieht eigentlich genauso aus wie diese Inhaftierungszentrale da. Und dann auch wiederum so ganz komische Sachen wie zum Beispiel, du sagst, die Terrasse beim Penthouse in New York auf dem Hochhaus, dieser unfassbare, der coolste Taubenschlag, der futuristischste Taubenschlag, der jemals designt wurde, glaube ich. Das glänzende Metall. Ja, irgendwie total komisch. Und dann natürlich auch übergehend zu, also man hat hier unglaublich versucht, mit den verschiedensten Dingen eigentlich die Leute ins Kino zu locken. Und ich denke, das war vielleicht auch Linda Blair selber ein Bedürfnis, weiß ich nicht, sie wird hier unglaublich als Sexsymbol vermarktet. Das Mädchen ist erwachsen geworden, sie hat eine Figur bekommen und man nutzt quasi jedes Outfit, das sie in dem Film trägt. Das ist wie ein Modelfilm. Sie hat in jeder Sequenz ein anderes Kleid an, was wahrscheinlich unglaublich von einem ganz tollen Designer ist. Sie trägt auch durchsichtige Kleidung, dass man auch die Brüste richtig sehen kann und solche Geschichten. Und sie wird dort wirklich eigentlich nicht als Schauspielerin vermarktet, sondern einfach nur als Frau. Sie wird objektifiziert und sie sagte auch im Nachgang, das war einer, ein bisschen blöd formuliert von ihr selber, einer der großen Misserfolge ihrer Karriere, also Misserfolge Plural. Also ich glaube, sie meint es ehrlich und sagt, dieser Film war eigentlich nichts. Sie wollte sich, am Anfang hat sie auch nicht zugesagt, also jetzt muss ich überlegen, Alan Burstyn hat nicht zugesagt, genau, und 1, 2, 3, William Friedkin hatte ja auch, wie du gesagt hast, die Idee, aber es kam nicht dazu. Und Linda Blair war auch am Anfang dabei, hat gesagt, die macht eigentlich kein Sequel. Dann hat sie doch irgendwie ein Drehbuch mal vorgelegt bekommen, bevor diese ganze Wiederschreibphase und Rückschreibphase stattfindet, wo sie gesagt hat, damit könnte sie sich anfreunden. Und sie war ja noch eine junge Darstellerin und brauchte sicher auch ein bisschen Erfolg und hat dann zugesagt. Und als dann aber alles gerewritet wurde und Kraut und Rüben im Drehbuch waren, kam sie nicht mehr raus durch ihren Vertrag. Also sie hat auch gesagt, dass keiner wollte da mehr so richtig mitmachen, aber alle waren schon vertraglich verpflichtet. Und das sieht man auch in dem Film. Eigentlich, es kommt auch überhaupt, es gibt null Stimmung in dem Film. Nie. Also es gibt dann diese komischen, es gibt dieses merkwürdige Apparätchen mit diesem Licht, diese Hypnosemaschine mit so aufflackerndem Licht, wie ein Stroboskop, das einfach viel zu langsam ist. Und man verschwendet da minutenlang in Szenen, wo sich Menschen gegenüber sitzen und mit verschlafenem Blick irgendwas erzählen. Und man denkt so, oh, was passiert jetzt? Da ist nichts, null Stimmung. Die Dialoge sind runtergekurbelt. Es soll ein Horrorfilm sein. Ich glaube, wir müssen jetzt auch Stimmung mal für 3 Minuten mal das Niveau senken. Ich glaube, wir haben es bisher recht gut geschafft, auch sachlich an den Film ranzugehen. Du willst auf Wings of Freedom kommen mit David Hasselhoff? Aber du musst jetzt mal, müssen wir den Film, wir haben ja den versucht, nochmal anzugucken. Bei mir war es ewig lang her. Ich habe ihn einmal so halb gesehen und habe ihn mir besser gewünscht, als er wirklich war. Man muss jetzt auch mal sagen, man guckt den Film an. und sagt, okay, Exorzist 2 und geht aus unserer Perspektive ran, der mag wahrscheinlich nicht stimmig sein und mit dem ersten wenig zu tun haben. Mit diesen ganzen Prämissen sind wir ja schon mal rangegangen, wo die im Kino dachten damals, das wird ein super Sequel und die haben den ja verteufelt damals. Die haben ja gesagt, was für ein Scheißfilm und haben Sachen an die Leinwand geworfen und so weiter. Da gibt es ja die tollsten Geschichten zu lesen. Aber wenn man nochmal versucht, an den Film ranzugehen, wird einem nach wenigen Minuten klar, ah, wie unausgegoren die Stimmung ist, wie du gesagt hast. Da gibt's kein Miteinander, die Atmosphäre ist unpassend, es kommt keine Spannung auf, er ist weder irgendwie düster noch gruselig, der ist irgendwie gar nichts, also der ist unfreiwillig komisch und dann kommt diese Szene mit dieser Apparatur und die kommt relativ bald nach einer Viertelstunde, da wurdest du durch ein, zwei Szenen geschleust, wo du sagst, wie hängt die Szene jetzt mit der zusammen, wo ist bitte der dramaturgische Aufbau, ich fühle mich überhaupt nicht mitgenommen von dem Film und dann kommt diese bescheuerte Szene, Entschuldigung, mit der Apparatur, kriegen die solche Lederbänder über den Kopf geschnallt mit Kabeln runter, sieht total albern aus, es sollte damals total Hype-Technik futuristisch wieder aussehen, wirkt aber einfach total peinlich und die Szene dauert ewig lang. Da wird dann beschrieben, wie dieser Ton langsam runtergeht. Minutenlang wirst du da selber gequält, dir das anzugucken. Und es ist weder gruselig, noch spannend, noch irgendwie. Ne? Die Szene wird zweimal wiederholt im Film. Die kommt insgesamt dreimal vor. Und ich dachte, was haben die sich dabei nur gedacht? Und da bist du schon ganz weit weg von irgendeiner Stimmung, von irgendeiner Dynamik von dem ersten Teil. Also du merkst nach 20, 25 Minuten als Zuschauer, was du hier für einen Abfall von Qualität auf einmal hast, dieser Bruch. Und dann quälst du dich noch insgesamt zwei Stunden ja durch den Film und denkst, ja, kommt jetzt noch was Gutes. Ja. Das Gute war dann am Schluss mal zwei Minuten dieses krasse Finale. Ja, das war perfekter Modelltrick. Es gab ein paar tolle Einstellungen, die John Boorman beherrscht, mit Optik, mit Effekten. Die stehen aber alle nur so für sich. Das ist kein gesamter Film. Sorry, ich musste jetzt mal raus. Ja, also wenn das Haus am Ende zusammenbricht und dieser Sturm, der entfesselt wird, das ist wirklich tricktechnisch sensationell. Ganz ähnlich muss man wiederum sagen, ich bin jetzt schon wieder eben Richard Burton und seine Filme aus der Zeit. Wir haben ja der Schrecken der Medusa, der wesentlich besser ist als der Exorzist 2, der aber auch wieder religiöse Themen aufgreift und auch effekttechnisch in die gleiche Kerbe schlägt. Und das ist auffallend auch, dass zu der Zeit er tatsächlich viele religiöse Rollen gespielt hat. Und es ist wirklich so, dass das sieht alles wunderbar aus, aber es wird halt, du hast so viel Vorlauf gehabt von schlechten Dingen. Wir reden nochmal davon wunderbar, wie Szenen in Autos gemacht werden oder vor ja mutmaßlich Panorama-Hintergründen bei Nachtlichter der Großstadt, ja. Man denkt, man guckt hier einen Film, der 30 Jahre älter ist. Und das ist nicht als Stilmittel gemeint gewesen, wie es halt in modernen Filmen ist, oh, wir machen jetzt mal so einen lustige wackelnden Hintergrund, wo dann Rückprojektion irgendwas abgespielt wird, wenn wir Auto fahren. Nein, das ist hier tatsächlich einfach, das war ja noch nicht mal Stand der Technik zu der Zeitpunkt, würde ich behaupten. Das ist einfach. Wie viel hat der Film gekostet? Der Film hat tatsächlich 14 Millionen Dollar gekostet. Ich möchte nochmal dazu sagen, zur gleichen Zeit ist Star Wars ins Kino gekommen, hat genauso viel gekostet. Und dann sieht man, wie schlecht hier teilweise auch die Sachen eingesetzt wurden. Teilweise gut in einzelnen Stellen, aber durchgängig eigentlich auch mit diesen Rückprojektionen schlecht. Ja. Und ich meine, Richard Burton hat dann seinen frühen Tod gefunden. Du hast auch nochmal gesagt, wenn man überlegt, wie alt er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war, glaube ich, 52, hast du gesagt. Der sieht schon sehr verbraucht aus. Gut, der hat auch immer ein Problem mit Alkohol gehabt und er ist dann auch in den frühen 80ern verstorben an einer Hirnblutung. Sicherlich auch alles irgendwie durch den Lebensstil mit durchaus zuträglich gewesen. Und dann haben wir natürlich auch Linda Blair, die auch jetzt nie wirklich da nochmal ein krasses Ding gemacht hat. Ich habe nochmal vor uns den Witz gemacht mit David Hasselhoff. Ne? Also Wings of Freedom oder noch Women in Prison Film gemacht. Ich muss jetzt dazu noch langsam sagen, also sie hat in Wings of Freedom mit David Hasselhoff gespielt, einem Film von, weiß ich nicht, 89. Und dann hat sie diesen Women in Prison, der heißt Red Heat, von 85. Also sie ist ganz krass eigentlich schon ins C-Fach abgerutscht. Ja. Ne? Und genauso wie Louise Fletcher, das darf man immer nicht vergessen. Louise Fletcher, die Oscar-Preisträgerin, kurz vorher einen Oscar gewonnen für Einer flog übers Kuckucksnest, beste Hauptdarstellerin. Und dann, wenn man überlegt, dass sie jetzt auch nach Exorzist 2 13, 15 Jahre später auch zum Beispiel Full Moon-Filme, Hauptrollen gespielt hat, also wirklich auch schon wieder, du sagst C-Filme, ich sage D-Filme, ja, auch in den unglaublichsten C-Produktion aufgetaucht ist. Das ist schon spannend, was hier alles für Leute mitspielen und was aus denen später geworden ist. Ich will das jetzt nicht sagen, dass es jetzt an dem Film liegt, der Exorzist 2, aber es ist schon interessant, ne? Und jetzt können wir, glaube ich, mal eine interessante... Max von Sydow hat das Problem nicht gehabt. Ich wollte gerade sagen, der war erhaben, der hat in seiner Rolle wenig Schaden davon genommen. Wenig Schaden davon genommen hat auch John Boorman, der Regisseur. Ich mag John Boorman, ist ein großartiger Regisseur. Wir haben ja Deliverance, ne, 72, beim Sterben ist jeder der Erste. Diesen interessanten Sardos. Dann haben wir Excalibur, den ich sehr mag, 81. Also der hat eigentlich durchgängig, war der immer präsent. Und den hat tatsächlich auch dieser, ich sag's jetzt mal ganz krass, miese Film Exorzist 2, hat den jetzt keinen Karriereknick beschert. Glaubst du, das wäre Kubrick auch so gegangen? Ja, haben wir auch gelesen, dass Kubrick da hier die Regie von Exorcist 2 angeboten wurde. Was sich die Leute damals alle gedacht haben, man will es gar nicht wissen. Ganz witzig war, als ich damals Joe Dante getroffen habe, das war 2013 und du warst auch dabei und die Jungs vom Deep Red Radio, da haben wir das Buch über ihn mit herausgegeben, dass er gesagt hat, Exorcist 2 ist für ihn so ein Guilty Pleasure. Ich mag ja diesen Begriff Guilty Pleasure mittlerweile nicht mehr, weil es impliziert ja, dass dir, dass du Schuldgefühle haben musst, dass dir irgendwas gefehlt, was anderen nicht gefehlt, ist ja eigentlich ein Quatsch. Also es ist halt für ihn einfach ein unterhaltsamer B-Film gewesen, dem er gewisse Sachen abgewinnen konnte. Und du sagtest auch noch, jemand anderes mag den Film. Scorsese. Ja, man kann die Leute nicht immer ganz reinschauen, aber... Also wir haben ja auf jeden Fall einen diskussionswürdigen Film und der, wenn man den jetzt sieht und den auch richtig schlecht findet, dann ist es umso schöner, dann Exorzist 3 zu sehen. Sei es nun der Producer's Cut vom Studio oder möglicherweise auch der Director's Cut, den ich mir jetzt immer noch aufgespart habe, den ich jetzt wirklich zum ersten Mal, obwohl er jetzt schon fast ein Jahr lang bei mir im Regal steht, habe ich ihn aufgehoben, weil ich wusste, wir werden ihn sehen und besprechen, habe ich mir den Director's Cut aufgespart und auch das Buch gelesen extra vorher, damit wir dann auch gut reingehen können in die Materie. Also ich habe so für mich beschlossen, eigentlich schon vorher, dass ich den Exorcist 2 nie mehr gucken werde. Das habe ich jetzt nochmal gebrochen, um das hier zu sprechen. Umso mehr danke ich dir, dass du dich mit mir zusammen noch durch die Exorzistenhölle begeben hast in dem Fall. Ich werde ihn, glaube ich, auch nicht mehr in meinem Leben schauen, aber wir haben es jetzt durchgezogen. Man braucht auch manchmal solche Mutproben, ne? Und diese Mutprobe empfehlen wir natürlich auch den Leuten. Ich denke, es ist ganz wichtig, das auch mal zu schauen, um zu wissen, worum es eigentlich geht. Und auch zu sehen, wie verdammt unterschiedlich ein Film und sein Nachfolger sein können. Es gibt ja Sequels, die sehr gut funktionieren, wo ganze Filmreihen entstehen, auch zusammenhängend. Hier dieser Druck, irgendeinen Zusammenhang zu Der Exorzist zu finden, hanebüchende Sachen zu implementieren und zu versuchen, dann noch gemixt mit dem, was die Leute unbedingt haben wollten. Wir haben gesagt, das ist ein Verschnitt. Es gibt Tanzszenen in dem Film. Es gibt eine Flugzeug-Gefahren-Katastrophen-Szene hier, Stichpunkt Airplane 2 mit Linda Blair. Airport. Was ist mit mir los? Ja, weil Airplane, du jetzt immer die Parodie mit dem Original verwechselst. Verrückt. Können wir noch sagen, von allen guten Geistern besessen? Oder wie hieß der Film mit Leslie Nielsen? Die sehr viel später kommende Parodie auf Der Exorzist, auch mit Linda Blair übrigens. Und dann haben wir auch diese Modelltricksequenzen, auch diese Landschaften in Äthiopien, diese Gebirge, die super aussehen für einen B-Film, aber für einen A-Film eigentlich völlig ungeeignet sind. Ja, also in einem Cyborg-Film aus den 80ern oder einem Fantasy-Film, irgendwas ist Deathstalker-mäßig, hätte ich mich riesig über so eine Effektszene gefreut. Wunderschön. Aber für so einen Film ist es einfach nur unglaubwürdig alles. Und das ist eine unfassbare Mixtur, was hier alles reingekloppt wurde, um ein möglichst großes, breites Publikum zu erreichen. Es gibt auch viel nackte Haut immer mal zu sehen, also unabhängig von dem, was man unter den Kleidern von gewissen Darstellerinnen zu sehen bekommt. Also irgendwie ganz komisch. Könnte man abschließend sagen, dass der Film durch und durch eigentlich billig ist. Also in seiner Intention, in dem, wie das im Drehbuch nicht richtig umgesetzt werden konnte, dass man gesagt hat, man zieht keine Linie durch, man hat keine Vision, was man eigentlich machen will. Und dann auch die Effekte, die, wie gesagt, vereinzelt sehr schön aussehen, aber im Gesamtkonstrukt wirkt das billig und also wie gesagt, 3,8 beim IMDb, das muss auch erstmal schaffen. Also Filme, die nicht besonders gut sind, haben meistens trotzdem immer noch so 5, 6, wo du sagst so, ja, aber das musst du auch erstmal schaffen. Und ich denke, William Peter Blatty wird sich zeitlebens über diesen Film einfach nur geärgert haben, aber er wird genauso gut erfreut gewesen sein, dass er die Entscheidung getroffen hat, überhaupt gar nichts mit diesem Film zu tun haben zu wollen. Und wie es dann mit William Peter Blatty weiterging und mit der Exorzist der Reihe, das werden wir dann mit der Review zum dritten Teil eröffnen. Und da freuen wir uns drauf. Bis dann. Tschüss. Seventeen years ago, an extraordinary motion picture terrified us with a story of a little girl possessed by Satan. On August 17th, the creator of the original Exorcist brings you fear beyond your darkest nightmares, because the priest who saved you is now the greatest evil of all. George C. Scott in William Peter Blatty's The Exorcist 3, rated R. Und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Und er antwortete, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Herzlich willkommen zur Besprechung zu Exorzist 3, respektive Legion, der eigentlich einzig wahren und richtigen Fortsetzung zu Der Exorzist. Im filmischen Sinne ebenso wie als Buch. Als Der Exorzist zum Erscheinen im Kino Anfang der 70er Jahre so ein Riesenerfolg war klar, dass Warner eine Fortsetzung wollte. Und der Autor, William Peter Blatty, der auch das Drehbuch geschrieben hatte, also seinen eigenen Roman verdrehbucht hat für den Exorzist, hat sofort gesagt, ja, da bin ich sofort dabei, und hat sofort eine Idee gehabt und hat sofort ein Drehbuch geschrieben, also umgehend schnell danach, und hat es vorgelegt bei Warner, und die sagten, ne, da ist ja gar keine Teufelsaustreibung dabei. Das ist ja gar kein Horrorfilm. Und sagt, nö. Und sagt, nö, das wollen wir nicht. Und dann haben sie diesen unsäglichen zweiten Teil gedreht mit John Borman, über den wir kürzlichst gesprochen haben, Stefan. Ich hatte ja letztens gehört, er wird wieder neu betrachtet und neu entdeckt. Wir haben es auch versucht. Ich will nochmal kurz bloß in einem Satz sagen, er ist einfach so ein Stückwerk voller Ideen. Er hat gute Ansätze. Und wenn man daraus einen flüssigen Film gemacht hätte, wäre es eine interessante eigene Vision geworden. Aber er ist einfach so sprunghaft. Also er hat kein klar erkennbares, durchzogenes Motiv, was spannend wäre. Das bloß nochmal dazu, ne? Und die Details sind eben in der Review vorangegangen, zu Exorzist 2 zu hören, The Heretic. Und William Peter Blatty war so unzufrieden mit dem, was am Ende da rausgekommen ist und was da gemacht wurde, dass er nicht mal mehr seinen Namen zur Verfügung gestellt hat als Urheber von Charakteren oder Ähnlichem. Und aber weil er trotzdem an seiner Idee für die Fortsetzung festhalten wollte, hat er dann viele Jahre später, in den frühen 80ern, sein Drehbuch zu einem Roman umgeschrieben und ihn dann 83 veröffentlichen lassen. Irgendwann kam man dann nach langer Zeit auf die Idee, man könnte ja doch nochmal irgendwie was mit der Exorzist machen. Und Morgan Creek Productions hat gesagt, ja, wir möchten einen dritten Exorzismus-Teil machen und haben dann auch William Peter Blatty ins Boot geholt und haben gesagt, hier, willst du nicht machen? Ja, will er machen. Also hat er seinen Legion, der in Deutschland als das Zeichen als Roman auf den Markt gekommen ist, übrigens auch erst, glaube ich, veröffentlicht, als der Film dann tatsächlich ins Kino kam in Deutschland. Und erstmal war die Frage, wer soll das machen? Und tatsächlich, da gibt es ja wieder Geschichten, war auch John Carpenter tatsächlich eine Zeit lang interessiert an dem Filmprojekt, das umzusetzen, ist dann aber wieder abgesprungen wegen künstlerischen Differenzen, wie das meistens ist. Es ging hin und her, es wurde viel an Regisseure herangetreten und am Ende hat Morgan Creek einfach gesagt, ja, warum machst du es nicht selber, William Peter Blatty? Und er hat gesagt, okay, ich mach das. Und damit war auch erstmal er sehr glücklich, aber wie es so manchmal kommt, hinten raus haben die Produzenten dann gesagt, irgendwie fehlt da so ein bisschen die Verbindung die visuelle Verbindung zu dem ersten Film. Und damit waren natürlich erstens Gesichter gemeint, Stars, Gesichter, soweit man Jason Miller als Star bezeichnen kann, den jeder kennt, aber verbunden mit der Filmreihe. Man war auch nicht ganz so zufrieden damit, dass eben auch wieder doch kein Exorzist drin vorkommt. Und dazu gehend, nach vielen Änderungen, die dann stattgefunden haben, wo auch William Peter Blatty bitter schlucken musste, weil er eben kein Final Cut Recht hatte bei dem Film, hat man eben seinen Director's Cut, seinen Rohschnitt eben dann nochmal umgearbeitet, gänzlich neue Szenen gedreht und das ganze Ende komplett umgestellt. Das heißt, wir haben zwei vorliegende Filmfassungen. Wir haben einmal die Kinofassung und wir haben den sogenannten Director's Cut, der auch Legion heißt, den wir jetzt von der Arrow Blu-ray gesehen haben. Und noch kurz zum Titel des Films. Der Film heißt immer noch Der Exorzist, im offiziellen, der Kinofassung. Und das wollte der Exorzist 3. Und das wollte Blatty überhaupt gar nicht. Es war von Anfang an klar, der Film muss Exorzist 3 heißen. Der hat dann lange mit den Produzenten gebettelt, kann der Film nicht anders heißen. Exorzist 1990 hat er angeboten. Irgendwie, Exorzist darf ja drin vorkommen. Aber bitte nicht 3. Bitte nicht 3, weil es ist keine Fortsetzung zum zweiten Teil. Genauso wenig, wie der zweite Teil ernsthaft eine Fortsetzung vom ersten Teil ist. Da hat er lange drum gekämpft, hat aber verloren. Und letztlich haben wir jetzt eben zwei Filme gesehen und wollen über zwei Filme sprechen. Ich wollte jetzt bloß ganz kurz nochmal in wenigen Sätzen die Handlung zusammenfassen für die, die den Film nicht kennen. Wir wissen ja immer, die meisten Leute gucken sich das vorher an. Es geht um Lieutenant Kinderman, gespielt von George C. Scott. Eine großartige Rolle, trägt ja sehr viel. Eine Mordserie aufklären will, unter anderem an einem kleinen farbigen Jungen und an einem Priester. Und begibt sich daraufhin wieder in so eine Welt der mysteriösen Verschwörung und befragt einen Gefangenen, der gefangen in der psychiatrischen Zelle sozusagen. Also einen schwer kranken Psychokiller, wie er meint. Ja. Und das ist eigentlich ein investigativer Krimi. Lange passiert erstmal nichts und dann beginnt der Film, solche Psycho-Horror-Qualitäten anzunehmen. Und das hat mich schon damals bei der Kinofassung, die werden wir dann sagen, wem was besser gefällt, also die ich schon sehr beeindruckend finde und eigentlich auch besser, ein ewig langer Monolog von Brad Dourif als der Patient X, eine der Rollen, der einen ewig langen Monolog hält über das Böse. Und das war eine sehr vereinnahmende Szene. Ich habe gedacht, das ist ja jetzt hier schon so fast das Finale. Jetzt müssen wir dazu sagen, um nochmal auf die Story kurz zurückzukommen, ist, dass dieser Patient X, ja, der in dieser Zelle sitzt, sich ausgibt als ein Mörder, der eigentlich schon vor 15 Jahren auf den elektrischen Stuhl gestorben ist, hingerichtet wurde, den auch Kinderman genau auf diesen Stuhl gebracht hat. Und deshalb ist das eben so, diese Mordserie, die jetzt wieder auftaucht, hat Eigenheiten, Trademarks des Serienkillers, die nur er wissen kann, die jetzt wieder auftauchen nach 15 Jahren an Opfern. Und deshalb stößt er mit ihm zusammen. Ganz wichtig ist, das letzte Opfer dieses Mörders ist eben sein guter Freund Pater Dyer. Und wir erinnern uns zurück an Der Exorzist, in die letzte Szene, wo Kinderman und Dyer gemeinsam vor dem Haus stehen, wo dieser Exorzismus stattgefunden hat, wo so viel Leid geschehen ist, so viel Horror, so viel Grusel. Und sich verabschieden und sagen, nicht verabschieden, sondern gemeinsam dann ins Kino gehen. Und diese Freundschaft währt über 15 Jahre und wächst an. Und das ist das, was du sagst. Der Film hat zwei Hälften. Die erste Hälfte ist so ein bisschen Krimi, Polizeifilm und vor allen Dingen aber auch Comedy. Und Dialoghumor, ganz toll, denn die Szenen mit Kinderman und mit Pater Dyer sind legendär lustig. Es gibt zwar auch hier und dort den ernsten Dialog, aber es gibt immer wieder so eine, wo sie sich gegenseitig so herrlich satirisch und ironisch begegnen und sich gegenseitig auf den Arm nehmen. Und das Wichtige ist, dass hier durch diese Szenen, diese vielleicht halbe Stunde am Anfang, wo die beiden noch existieren, beide, denn Dyer wird ja ermordet werden, baute sich diese Freundschaft so intensiv auf für mich als Betrachter, dass ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich war wirklich todunglücklich, dass Pater Dyer gestorben ist. Das hat mir richtig wehgetan, weil der so wichtig ist in dem Film auf einmal und der ist so ein guter Freund und die sind richtig gute Freunde, dann stirbt er. Und das merkt man George C. Scott, der spielt das auch toll, dass jetzt eine Säule weggebrochen ist und das finde ich halt toll an dem Film, dass er diese Seite hat und dann beginnt langsam nach dieser halben Stunde ja erstmal so der Thriller, bis es dann irgendwann zum Horror wird. Ja, Father Dyer ist ein Sympathieträger, wie du sagst. Also er knüpft eigentlich direkt an das Ende vom ersten Teil an. Man könnte da weitergehen, diese 15 Jahre überbrücken und diese Beziehung wird weiter ausgeleuchtet. Und du sagst, das ist eine legendär komische Szene. Ich würde das als unterschwelligen, sarkastischen Herrenfreundschaftshumor bezeichnen. Die kennen sich lange. Das ist vor allem sehr gut geskriptet und sehr gut gespielt, sehr gut gesprochen. Genau. Ja, und dann kommt... Das wollen wir jetzt nicht alles verraten, aber vielleicht schon einer der berühmtesten Jumpscares der Filmgeschichte. Wir haben vorhin länger gesprochen, auch hier in der Dreierrunde. War das nicht bei Psycho, bei Hitchcock von so, ne, wo die Kamera einige Sekunden aus einer Perspektive ist und dann kommt von einer Ecke jemand rausgehuscht und hier hast du halt diesen langen Vorlauf, dass es wirklich so 3-4 Minuten sind, wo du denkst, ja, kommt jetzt, man weiß, es kommt etwas, wann kommt's? Und dann doch wieder nicht und doch wieder nicht. Und dann kommt die Szene doch und als ich die Kinofassung vor, weiß ich nicht, 4-5 Jahren zum ersten Mal bewusst gesehen hatte, die habe ich früher bestimmt schon mal gesehen, so im Halbbewusstsein, da hat es mich richtig gerissen. Da dachte ich mir, okay. Und dann schlägt der Film, also der ist ja unterschwellig schon sehr gruselig, ist ja sehr, sehr, sehr düster, dann schlägt der Film in eine andere Kerbe. Also wir haben eben hier um diese Verdeutlichung des Horrors tatsächlich auch sehr, sehr extreme Horrorelemente drin. In der Kinofassung sogar also sehr, sehr an praktischen Effekten gemessen. Das heißt, wir haben ja richtig auch Gore in der Kinofassung, die es im Director's Cut nicht gibt. Und es gibt vermutlich auch das geschehen, um einfach mehr Schauwerte zu haben, um die Leute ins Kino zu locken in irgendeiner Weise. Weil eben, wie gesagt, Morgan Creek war eben mit der doch eher vielleicht auch philosophisch und religiös überbordeten Director's Cut Version von Blatty nicht zufrieden, weil zu wenig an Schauwerten war. Das haben wir dann später auch nochmal gehabt bei dem, sagen wir mal, vierten Exorzismus-Film, der ja aber ein Prequel ist von Paul Schrader und von Rennie Harlan, die auch den gleichen Film zweimal, also jeder für sich gedreht hat, weil die Produzenten zuerst gesagt haben, da ist zu wenig Schauwert drin, da ist zu wenig Action drin und genauso kann man das mit der Exorzist 3 eigentlich und Legion sehen. Wobei das schon der gleiche Film ist, aber eben neu zusammengestellt und geschnitten. Wir haben gemerkt, es sind Szenen umgestellt im Ablauf, es gibt neue Szenen rein und manche Szenen wurden rausgenommen. Da würde ich mal ganz kurz drüber sprechen, bitte. 1-2 Minuten. Die Grundlage für diesen Legion, für diesen sogenannten Director's Cut, der hier auf einer zweiten Blu-ray zu sehen ist. Ich habe auch beim Transfer nochmal gelesen, Shout Factory aus den USA hat das zuerst gemacht und hat das Arrow zur Verfügung gestellt. Also ursprünglich kommt das von Shout Factory, bloß für die Interessierten. Es stammt von einem privaten Tape von William Peter Blatty, der das aufgehoben hatte, ist im 1:37:1 Vollbildformat und hat natürlich merklich schlechtere Qualität. Das sieht man hier auch. Ne? Toba hatte auch gesagt, das wird jetzt so ein Frankenstein-Cut. Das ist am Anfang auch zweimal so, weil dann wirklich bloß so Sekunden, ich will nicht sagen Bruchteil, aber wenige Sekunden von kurzen Einschüben sind. So 2-3 Mal hast du das. Da gibt es eine Szene, eine transsexuelle Person im Polizeirevier wird kurz befragt, das siehst du nur eine Einblendung, dann ist sie wieder weg. Ja, das kann man machen, das war vielleicht so, bringt jetzt aber die Handlung nicht weiter voran. Andere Szene kommt wenige Sekunden später. Und dann haben wir dann den geguckt und haben gesagt, okay, was ist jetzt gänzlich neu? Und dann fielen uns vor allem diese Reshoots auf, also die in der Kinofassung dann Reshoots in der Gefängniszelle. Weil hier, wenn Brad Dourif diesen Ursprungsmonolog hat, der hier auch länger ist ein bisschen, an dieser Director's Cut VHS-Version, ist alles unter Backsteinmauern, es sind andere Einstellungen natürlich. Die Tonqualität, fand ich, war erstaunlich gut. Es war so die wird separat, Stereo, wie das immer ist, wird separat aufgezeichnet, wird noch irgendwo gewesen sein. War bearbeitet, genau. Und dann, das können wir am Schluss, kannst du noch mal genauer sagen, wird diese Beerdigungsszene, diese Begräbnisszene umgestellt. Und dann hast du natürlich fehlt der komplette Schluss mit Jason Miller. Mit dieser Doppelrolle Brad Dourif, Jason Miller als Patient X. Du siehst in diesem Director's Cut Jason Miller nie. Das hatte uns verwundert, weil er in dem Vorspann genannt wird. Also er kommt nicht vor. Und dieses für über 4 Millionen Dollar, hattet ihr gesagt, aufwendige und was ich auch besser finde, sehr beeindruckend, nachträglich durch die Produktion geänderte Finale, dieses Effektfinale mit diesen Blitzen, mit diesem Feuer, mit diesem Öffnen des Bodens, wo quasi die Hölle aufsteigt und diese Hände rauskommen, das ist alles nicht drin. Das ist alles viel nüchterner und am Schluss erschießt Kinderman einfach, oder was heißt einfach, Patient X, Brad Dourif mit 2 Schüssen. Du hast nicht die Szene, wo, denn hast den Exorzismus überhaupt nicht drin. Genau, das ist das, was er immer verhindern wollte, eigentlich, Blatty. Keine Exorzismus-Sequenz, aber die musste halt doch mit rein. Und das Ende ist halt sehr effekthascherisch. Und eben auch Jason Miller kam in der Director's Cut nicht vor und die haben gesagt, wir brauchen aber doch nochmal irgendwie ein bekanntes Gesicht. Max von Sydow ist durch den zweiten Teil verbraten. Linda Blair dreht mit David Hasselhoff TV-Filme, die können wir auch nicht nehmen. Also nehmen wir Jason Miller, die eigentlich wichtigste Rolle im ersten Exorzist. Und das ist auch hier gut gelungen, finde ich, also in der Kinofassung. Interessant ist aber jetzt hier, und jetzt kommen wir eben auch wieder zum Buch. Und das finde ich so merkwürdig, dass ja aber auch im Buch Karras auftaucht, in Wechsel mit dem Gemini-Killer. Natürlich ist das im Buch visuell nicht beschrieben unbedingt, aber es wird gesagt, dass es seine Gesichtszüge sind, die zu sehen sind im Buch. Und deshalb finde ich es interessant, dass er es im Director's Cut gar nicht drin hatte, in seiner eigentlichen Fassung, dann aber das Studio eigentlich näher am Buch dran war, als er selber sein wollte. Interessant ist jetzt hier eben auch noch des Weiteren, dass sich Peter Blatty selber einkürzt im Roman. Wir erinnern uns, der Exorzist, der erste war 1:1. Es gibt nur eine kleine Sequenz, die rausgenommen wurde. Und ansonsten ist der Exorzist 1:1 übernommen worden ins Drehbuch. Und hier ist es so, dass tatsächlich ein wichtiger Handlungsstrang aus dem Buch rausgenommen wurde von Blatty für das Drehbuch. Und zwar die Geschichte um Dr. Amfortas, eine sehr traurige Figur. Und seine Frau ist vor kurzem gestorben, er will eigentlich auch nicht weiterleben, ist Arzt in dem Krankenhaus, wo sich auch Pater Dyer behandeln lässt. Er tritt auch hier im Film ganz kurz auf, hat aber keine wirklich große Rolle. Und er sucht aber über mysteriöse Wege dem sogenannten White Noise, dem weißen Rauschen, über Tonbänder, die man ganz laut dreht. Und dann muss man da, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber da muss man eben so ein bisschen die Höhen und Tiefen, bla bla. Also und dann kann man angeblich Stimmen aus dem Jenseits hören oder aus anderen Dimensionen. Und darüber versucht er Kontakt in andere Welten aufzunehmen. Und das ist alles im Buch drin. Und Amfortas spielt eine wichtige Rolle in dem Buch, ist aber hier gänzlich aus dem Film rausgenommen worden. Und das fand ich sehr, ich hatte eigentlich geglaubt, weil ich mich wirklich gar nicht mit dem Director's Cut befasst hatte, weil ich habe das so lange hingeschoben, bis ich ihn jetzt mit euch gesehen habe, war ich gespannt, ob er irgendwie mehr Playtime bekommt, ob er die mehr hat in dem Director's Cut, aber nein, hat er nicht, also da hat er sich gekürzt selber und ich denke, zum Fluss des Films passt es auch, denn auch ich bin jetzt natürlich der Meinung, dass ich, vielleicht liegt es an dem viel zu oft gesehenen Kinoschnitt, dass ich sage, für mich ist die Kinofassung definitiv die ich als nächstes wiedersehen werde, wenn ich den Film nochmal schauen werde. Ich möchte auch nochmal einen kurzen Einsprengsel machen zum Thema Spezialeffekte in der Kinofassung, die ich jetzt nach der Sichtung des Director's Cut auch präferiere. Und zwar die Effekte wurden, weil ich das erwähnt hatte, so die Szene, wo sich der Pater von der Decke schält, dass die mich erinnern an Hellraiser 2 und tatsächlich ist es die Effektgroup von Hellraiser 2 und Nightbreed und das sieht halt wirklich extrem gut aus Ich wollte vorhin bloß noch sagen, da wollte ich dich nicht unterbrechen, entschuldige, Gemini Killer. Ich hatte ja am Anfang das nicht richtig formulieren können, um welchen Killer es geht. Und du sagtest ja die Vorgeschichte mit Lieutenant Kinderman. Wir hatten auf der Disc 2 noch diesen alternativen Prolog geguckt und da siehst du Georgetown 75, also sprich, da kann auch Tobe noch mehr dazu sagen, mit dem Zodiac Killer, der sich dann das angeguckt hatte. Der Gemini Killer eben, 75, Brad Dourif, wir sehen ihn, er hat schon Drähte am Kopf und wird untersucht und Kinderman liefert ihn dort ab und verlässt das Hospital. Und da haben wir schon diesen historischen Bezug zum Gemini Killer. Und das ist eben Patient X, also Brad Dourif, / Jason Miller in der Kinofassung, gespaltene Persönlichkeit, Exorzismus, was auch immer, Gemini Killer. Kannst du das mit dem Zodiac Killer nochmal kurz erwähnen, was du gesagt hattest? Der Zodiac Killer hat sich ja in seiner aktiven Phase, hat er ja viele Briefe geschrieben an Pressevertreter oder Polizeistationen, die ja meistens erst gar nicht reagiert haben. Und einer davon bezieht sich darauf, dass er im Kino war und The Exorzist gesehen hat und empfand ihn als den lustigsten Film aller Zeiten. Und das hat wahrscheinlich Plätti so beeindruckt, dass er dann eben den Gemini Killer aus dem Hut gezaubert hat für seinen Legion, der halt den Bezug auf Zodiac hat. Also auf jeden Fall ist der Exorzist 3 hat da jetzt keinen so großen Bezug nach außen. Ja, also Leute, die sich mit Genrefilmen auseinandersetzen, die Horrorfilme gucken, denen ist der natürlich auch ein Begriff. Aber dass der Film, man könnte fast sagen, du sagst ja Cyborg zum Beispiel, ein Titel, wo eine 3 hinten dran ist mit einem Horrorfilm, da tut man jetzt nicht unbedingt irgendwas was Wertiges vermuten lassen. Also meine Mutter würde sagen, was ist denn das so? Also irgendwie, es hat irgendwie so, der Titel hat einen Trash-Faktor, finde ich. Der Exorzist 3. Es hat einen absoluten Trash-Faktor und ich verstehe ganz genau auch darüber hinaus, dass es keine Verbindung zum zweiten Teil sein soll und auch nicht gibt, dass Blatty das geärgert hat irgendwie. Und der Film ist eben sehr wertig. Er ist kein Trash, er ist wirklich eine hochwertige Studioproduktion und das lässt man eben allein schon in dieser pompösen Nachproduktion eben sehen, dass man da viel, viel Hoffnung reingesteckt hat. Der Film war im Kino nicht erfolgreich großartig, muss man dazu sagen. Also nicht bloß in der Postproduktion, wenn man sich die Sets ansieht, wie das Ganze inszeniert ist. Wir nehmen zum Beispiel sämtliche Traumsequenzen, die du hast, gerade diese quasi Himmelssequenz im Jenseits mit den Engeln, mit dem blinden Engel und mit dem Todesengel, die sind Wahnsinn. Also wenn man dagegen den Vorgänger sieht, The Heretic, der ja viel mit, der ja schon fast diesen alten Universal Studio Vibe, ganz viel im Studio gebaut, alles klein, viel mit Modellen und mit Lichtausstaffierung, hat schon fast schon, wenn ich das sagen, so ein bisschen Baba Vibe. Man merkt wieder, dass er sich wieder öffnet und eigentlich die logischere Fortsetzung zu The Exorcist ist, also dass man wirklich die 2 überspringen kann und eigentlich 1, 3 nur aus. Als Double Feature zu empfehlen, genau. Absolut. Definitiv als Double Feature zu empfehlen. Und es gibt eben auch diese tollen Sachen. Es ist immer mal so, dass man irgendwas rumkrabbelt. Das ist auch eine tolle Szene dann im Krankenhaus. Wie gesagt, der Gemini-Killer oder was auch immer in ihm ist, weil es ist irgendwas Dämonisches in ihm. Wird ja im benachbarten Trakt, wo eben vor allen Dingen alte Leute mit Demenz und sowas sind, beauftragt diese über den Geist hinweg eben für ihn diese Morde durchzuführen. Und die entwickeln da auch mörderische Kräfte, na, diese alten Menschen. Und dann gibt es auch eben so wunderbare, herrliche Szenen, wenn dann mal eine alte Dame an der Decke rumkrabbelt. Und das ist aber völlig unbemerkt von George C. Scott. Das ist auch eine tolle Horrorsequenz, wo man nicht genau weiß, habe ich jetzt eine Gänsehaut oder muss ich darüber eigentlich lachen, was da gerade passiert, weil das so toll gemacht ist. Ja, also wir haben hier visuell, haut der Film wirklich drauf. Der lohnt sich da echt. Und das, Entschuldigung, das war auch der Grund, warum ich hatte mich auch auf diesen Legion Director's Cut gefreut und war gespannt, auch auf deine inhaltliche Prämisse oder Kompetenzen, dass du sagen kannst, das ist ein Buch, das nicht, wir sind jetzt etwas ernüchtert, das stört mich einfach, diese 4:3, diese Schnitte, weil der eigentlich sehr edel ist und ich möchte den jetzt wirklich durchgängig in dieser toll restaurierten, was ist das, 2K, glaube ich, restauriert, in dieser Blu-ray, in diesem Kinofassung, also dann schon bitte den Film so gucken, dann ist der auch atmosphärisch, weil ich finde, diese Zwischenschnitte machen dann die Atmosphäre kaputt, ne? Der Director's Cut macht nur Sinn, um sich tatsächlich in dem Thema weiterzubilden. Den kann man jetzt nicht gucken, um einen tollen Horrorabend zu haben, um einen guten, intensiven Film zu sehen. Nein, das geht nicht. Da ist definitiv die Kinofassung zu empfehlen. Die ist da wesentlich flüssiger, vor allen Dingen eben visuell natürlich, weil eben das Material, was im Director's Cut drinnen ist, nicht in der Kinofassung, ist nicht aufarbeitbar für eine so hochwertige Auflösung. Ja, also wir sind uns da alle drei einig. Wir sind für die Kinofassung. Ich hatte mir tatsächlich was ganz anderes vorgestellt unter dem Director's Cut. Aber ich denke, hier hat Blatty einfach nochmal so ein bisschen diesen Exorzismus raushaben wollen. Das war, glaube ich, das Wichtigste irgendwie für ihn. Ich möchte an dieser Stelle auch noch empfehlen, vielleicht als Nachgang, als Reprise vielleicht noch meine andere Rezension anzuhören. Die ist etwas kürzer. Kompakter zu der Exorzist-Reihe, da finden Sie aber auch noch ein paar interessante Hinweise und Fakten, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte. Kann man also auch nochmal reinhören. Ich denke, da gibt es nochmal eine Verlinkung im Beitrag. Genau. Und damit hätten wir jetzt hier die eigentliche Trilogie, ja, die keine ist, abgeschlossen. Man muss es einfach sagen, Exorzist, es gibt keine Trilogie, es gibt höchstens ein Double und dann gibt es da noch andere Filme, die sich auf das Thema beziehen und auch in dem folgenden Beitrag, der kommen wird, nach diesem, wird noch einmal eingegangen werden auf die Version von Exorcist Beginning und Exorcist Dominion. Auch der gleiche Film, zwei Regisseure, zwei verschiedene Filme. In diesem Sinne, gute Unterhaltung. Dominion, the prequel of The Exorcist gegen Exorcist The Beginning. Paul Schrader gegen Rennie Harlin. Ein Film, zwei Regisseure. Ein Vergleich von Benedikt Wilken. 1973 versetzte ein kleines Mädchen viele Kinobesucher in Angst und Schrecken. Linda Blair spielte die mutmaßlich vom Teufel besessene Regan, die langsam fortschreitend von dem ihr innewohnenden Dämon gesteuert wird. Neben dem Schweben über dem Bett oder dem telekinetischen Bewegen von Möbeln war es vor allem ihre unflätige Sprache und das brutale Masturbieren mit einem Kruzifix, was die Zuschauer schockierte, anwiderte und doch magisch anzog. Lass dich von Jesus ficken, war Anfang der 70er Jahre kein Satz, den man aus dem Mund eines Kindes hören und als Tat schon gar nicht auf der Leinwand praktisch sehen wollte. Die Grundlage zu William Friedkins Horrorfilm ist der gleichnamige Roman von William Peter Blatty, der Autor selbst verfasste das Skript seines 1971 erschienenen Buches.